Vorwort zu Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot von E. T. A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Februar 2009. Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot von E. T. A. Hoffmann. Vorwort. Das Märchen Klein Zaches, genannt Zinnober, Berlin bei Ferdinand Dümmler 1819, enthält nichts weiter als die lose, lockere Ausführung einer scherzhaften Idee. Nicht wenig erstaunte indessen der Autor, als er auf eine Rezension stieß, in der dieser zur augenblicklicher Belustigung ohne allen weitern Anspruch leicht hingeworfene Scherz mit ernsthafter, wichtiger Miene zergliedert und sorgfältig jeder Quelle erwähnt wurde, aus der der Autor geschöpft haben sollte. Letzteres war ihm freilich insofern angenehm, als er dadurch Anlass erhielt, jene Quellen selbst aufzusuchen und sein Wissen zu bereichern. Um nun jedem Missverständnis vorzubeugen, erklärt der Herausgeber dieser Blätter im Voraus, dass ebenso wenig wie Klein Zaches die Prinzessin Brambilla ein Buch ist für Leute, die alles gern ernst und wichtig nehmen. Den geneigten Leser, der etwa willig und bereit sein sollte, auf einige Stunden dem Ernst zu entsagen und sich dem kecken, launischen Spiel eines vielleicht manchmal zu frechen Spukgeistes zu überlassen, bittet aber der Herausgeber demütiglich, doch ja die Basis des Ganzen, nämlich Callots fantastisch karikierte Blätter, nicht aus dem Auge zu verlieren und auch daran zu denken, was der Musiker etwa von einem Capriccio verlangen mag. Wagt es der Herausgeber, an jenen Ausspruch Carlo Gozzis in der Vorrede zum Re de Geni zu erinnern, nach welchem ein ganzes Arsenal von Ungereimtheiten und Spukereien nicht hinreicht, dem Märchen Seele zu schaffen, die es erst durch den tiefen Grund, durch die aus irgendeiner philosophischen Ansicht des Lebens geschöpfte Hauptidee erhält, so möge das nur darauf hindeuten, was er gewollt, nicht was ihm gelungen. Berlin im September 1820. Ende von Vorwort zu Prinzessin Brambilla. Kapitel 1 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Februar 2009. Prinzessin Brambilla von E. T. A. Hoffmann. Erstes Kapitel. Zauberische Wirkungen eines reichen Kleides auf eine junge Putzmacherin. Definition des Schauspielers, der Liebhaber darstellt. Von der Smorfia italischer Mädchen. Wie ein kleiner, ehrwürdiger Mann in einer Tulpe sitzend, den Wissenschaften obliegt und anständige Damen zwischen Maultierohren Filet machen. Der Marktschreier Celionati und der Zahn des assyrischen Prinzen. Himmelblau und rosa. Pantalon und die Weinflasche mit wunderbarem Inhalt. Die Dämmerung brach ein, es läutete in den Klöstern zum Ave. Da warf das holde, hübsche Kind, Giacinta Soardi geheißen, das reiche Frauenkleid von rotem, schweren Atlas, an dessen Besatz sie emsig gearbeitet, beiseite und schaute aus dem hohen Fenster unmutig hinab in die enge, öde, menschenleere Gasse. Die alte Beatrice räumte indessen die bunten Maskenanzüge jeder Art, die in dem kleinen Stübchen auf Tischen und Stühlen umherlagen, sorglich zusammen und hing sie der Reihe nach auf. Beide Arme in die Seiten gestemmt, stellte sie sich dann vor den offenen Schrank und sprach schmunzelnd: »In der Tat, Giacinta, wir sind diesmal fleißig gewesen. Mich dünkt, ich sehe die halbe lustige Welt des Korso hier vor Augen. Aber auch noch niemals hat Meister Bescapi bei uns solch reiche Bestellungen gemacht.« »Nun, er weiß, daß unser schönes Rom dieses Jahr wieder recht aufglänzen wird in aller Lust, Pracht und Herrlichkeit. Gib acht, Giacinta, wie der Jubelmorgen an dem ersten Tage unsers Karnevals sich erheben wird. Und morgen, morgen schüttet uns Meister Bescapi eine ganze Handvoll Dukaten in den Schoß. Gib acht, Giacinta.« »Aber was ist dir, Kind? Du hängst den Kopf, du bist verdrießlich, mürrisch, und morgen ist Karneval.« Giacinta hatte sich in den Arbeitssessel gesetzt und starrte, den Kopf in die Hand gestützt, zum Boden nieder, ohne auf die Worte der Alten zu achten. Als diese aber gar nicht aufhörte, von der bevorstehenden Lust des Karnevals zu schwatzen, da begann sie: »Schweigt doch nur, Alte, schweigt doch nur von einer Zeit, die für andere lustig genug sein mag, mir aber nichts bringt als Verdruß und Langeweile. Was hilft mir mein Arbeiten bei Tag und Nacht, was helfen uns Meister Bescapis Dukaten? Sind wir nicht bitterarm? Müssen wir nicht sorgen, dass der Verdienst dieser Tage vorhalte, das ganze Jahr hindurch uns kümmerlich genug zu ernähren? Was bleibt uns übrig für unser Vergnügen?« »Was hat«, erwiderte die Alte, »was hat unsere Armut mit dem Karneval zu schaffen? Sind wir nicht voriges Jahr umhergelaufen vom Morgen bis in die späte Nacht, und sah ich nicht fein aus und stattlich als Dottore? Und ich hatte dich am Arm, und du warst allerliebst als Gärtnermädchen, hihi, und die schönsten Masken liefen dir nach und sprachen zu dir mit zuckersüßen Worten. Nun war das nicht lustig, und was hält uns ab, dieses Jahr dasselbe zu unternehmen? Meinen Dottore darf ich nur gehörig ausbürsten, dann verschwinden wohl alle Spuren der bösen Konfetti, mit denen er beworfen, und deine Gärtnerin hängt auch noch da. Ein paar neue Bänder, ein paar frische Blumen, was bedarf es mehr für euch, um hübsch und schmuck zu sein?« »Was sprecht ihr«, rief Giacinta, »was sprecht ihr, Alte? In den armseligen Lumpen sollte ich mich hinauswagen? Nein, ein schönes spanisches Kleid, das sich eng an den Leib schließt und dann hinabwallt in reichen, dicken Falten, weite, geschlitzte Ärmel, aus denen herrliche Spitzen hervorbauschen, ein Hütlein mit keck wehenden Federn, ein Gürtel, ein Halsband von strahlenden Diamanten. So möchte Giacinta hinaus in den Korso und sich niederlassen vor dem Palast Ruspoli. Wie die Kavaliere sich andrängen würden. Wer ist die Dame? Gewiß eine Gräfin, eine Prinzessin. Und selbst Pulcinella würde ergriffen von Ehrfurcht und vergäße seine tollsten Neckereien.« »Ich höre«, nahm die Alte das Wort, »ich höre euch mit großer Verwunderung. Sagt, seit wann ist denn solch ein verwünschter Hochmutsteufel in euch gefahren? Nun, wenn euch denn der Sinn so gar hoch steht, dass ihr es Gräfinnen, Prinzessinnen nachtun wollt, so seid so gut und schafft euch einen Liebhaber an, der um eurer schönen Augen willen tapfer in den Fortunatussäckel zu greifen vermag, und jagt den Signor Giglio fort, den habe nichts. Der, geschieht es ihm, dass er ein paar Dukaten in der Tasche verspürt, alles vertrödelt in wohlriechenden Pomaden und Näschereien, und der mir noch zwei Paoli schuldig ist für den neugewaschenen Spitzenkragen. Während dieser Reden hatte die Alte die Lampe in Ordnung gebracht und angezündet. Als nun der helle Schein Giacinten ins Gesicht fiel, gewahrte die Alte, daß ihr die bittren Tränen aus den Augen perlten. »Giacinta«, rief die Alte, »um alle Heiligen! Giacinta, was ist dir? Was hast du?« »Ei, Kind, so böse habe ich es ja gar nicht gemeint. Sei nur ruhig, arbeite nicht so emsig. Das Kleid wird ja doch wohl noch fertig zur bestimmten Zeit.« »Ach«, sprach Giacinta, ohne von der Arbeit, die sie wieder begonnen, aufzusehen, »ach, eben das Kleid, das böse Kleid ist es, glaube ich, das mich erfüllt hat mit allerlei törichten Gedanken.« »Sagt, Alte, habt ihr wohl in eurem ganzen Leben ein Kleid gesehen, das diesem an Schönheit und Pracht zu vergleichen ist? Meister Bescapi hat sich in der Tat selbst übertroffen. Ein besonderer Geist waltete über ihn, als er diesen herrlichen Atlas zuschnitt. Und dann die prächtigen Spitzen, die glänzenden Tressen, die kostbaren Steine, die er zum Besatz uns anvertraut hat. Um alle Welt möcht ich wissen, wer die Glückliche ist, die sich mit diesem Götterkleide schmücken wird.« »Was«, rief die Alte dem Mädchen ins Wort, »was kümmert uns das? Wir machen die Arbeit und erhalten unser Geld.« »Aber wahr ist es, Meister Bescapi tat so geheimnisvoll, so seltsam. Nun, eine Prinzessin muß es wenigstens sein, die dieses Kleid trägt. Und bin ich auch sonst eben nicht neugierig, so wär mir's doch lieb, wenn Meister Bescapi mir den Namen sagte, und ich werde ihm morgen schon so lange zusetzen, bis er's tut.« »Ach, nein, nein«, rief Giacinta, »ich will es gar nicht wissen. Ich will mir lieber einbilden, keine Sterbliche werde jemals dies Kleid anlegen, sondern ich arbeite an einem geheimnisvollen Feenschmuck. Mir ist wahrhaftig schon, als guckten mich aus den glänzenden Steinen allerlei kleine Geisterchen lächelnd an und lispelten mir zu, »Nähe, nähe, frisch für unsere schöne Königin, wir helfen dir, wir helfen dir.« Und wenn ich so die Spitzen und Tressen ineinander schlinge, dann dünkt es mich, als hüpften kleine liebliche Elflein mit goldgeharnischten Gnomen durcheinander und »O weh!« So schrie Giacinta auf. Eben den Busenstreif nähend, hatte sie sich heftig in den Finger gestochen, daß das Blut wie aus einem Springquell hervorspritzte. »Hilf, Himmel!« schrie die Alte, »hilf, Himmel, das schöne Kleid!« nahm die Lampe, leuchtete nahe hin, und reichliche Tropfen Öls flossen über. »Hilf, Himmel, das schöne Kleid!« rief Giacinta halb ohnmächtig vor Schreck. Unerachtet es aber gewiß, daß beides, Blut und Öl, sich auf das Kleid ergossen, so konnte doch weder die Alte noch Giacinta auch nur die mindeste Spur eines Flecks entdecken. Nun nähte Giacinta flugs weiter, bis sie mit einem freudigen »Fertig, fertig« aufsprang und das Kleid hoch in die Höhe hielt. »Ei, wie schön«, rief die Alte, »ei, wie herrlich, wie prächtig! Nein, Giacinta, nie haben deine lieben Händchen so etwas gefertigt. Und weißt du wohl, Giacinta, dass es mir scheint, als sei das Kleid ganz und gar nach deinem Wuchs geschnitten, als habe Meister Bescapi niemandem anders als dir selbst das Maß dazu genommen.« »Warum nicht gar?« erwiderte Giacinta über und über errötend. »Du träumst, Alte. Bin ich denn so groß und schlank wie die Dame, für welche das Kleid bestimmt sein muß? Nimm es hin, verwahre es sorglich bis morgen. Gebe der Himmel, daß beim Tageslicht kein böser Fleck zu entdecken. Was würden wir Ärmste nur anfangen? Nehmt es hin.« Die Alte zögerte. »Freilich«, sprach Giacinta das Kleid betrachtend weiter, »freilich, bei der Arbeit ist mir manchmal es so vorgekommen, als müsse mir das Kleid passen. In der Taille möchte ich schlank genug sein, und was die Länge betrifft.« Giacinta, rief die Alte mit leuchtenden Augen, Giacinta, du errätst meine Gedanken, ich die deinigen. Mag das Kleid anlegen, wer da will, Prinzessin, Königin, Fee, gleichviel, meine Giacinta muß sich zuerst darin putzen. Nimmermehr, sprach Giacinta. Aber die Alte nahm ihr das Kleid aus den Händen, hing es sorglich über den Lehnstuhl und begann des Mädchens Haar loszuflechten, das sie dann gar zierlich aufzunesteln wußte. Dann holte sie das mit Blumen und Federn geschmückte Hütchen, das sie auf Bescapis Geheiß zu dem Anzuge aufputzen müssen, aus dem Schranke und befestigte es in Giacintas kastanienbraunen Locken. »Kind, wie dir schon das Hütchen allerliebst steht, aber nun herunter mit dem Jäckchen.« So rief die Alte und begann Giacinta zu entkleiden, die in holder Verschämtheit nicht mehr zu widersprechen vermochte. »Hm«, murmelte die Alte, »dieser sanft gewölbte Nacken, dieser Lilienbusen, diese Alabasterarme, die Medicierin hat sie nicht schöner geformt, Giulio Romano sie nicht herrlicher gemalt. Möcht doch wissen, welche Prinzessin nicht mein süßes Kind darum beneiden würde.« Als sie aber nun dem Mädchen das prächtige Kleid anlegte, war es, als ständen ihr unsichtbare Geister bei. Alles fügte und schickte sich, jede Nadel saß im Augenblick recht, jede Falte legte sich wie von selbst, es war nicht möglich zu glauben, dass das Kleid für jemanden anders gemacht sein könnte als eben für Giacinta. »O, all ihr Heiligen«, rief die Alte, als Giacinta nun so prächtig geputzt vor ihr stand, »O, all ihr Heiligen, du bist wohl gar nicht meine Giacinta. Ach, ach, wie schön seid ihr, meine gnädigste Prinzessin. Aber warte, warte, hell muß es sein, ganz hell muß es sein im Stübchen.« Und damit holte die Alte alle geweihte Kerzen herbei, die sie von den Marienfesten erspart, und zündete sie an, so daß Giacinta dastand von strahlendem Glanz umflossen. Vor Erstaunen über Giacintas hohe Schönheit und noch mehr über die anmutige und dabei vornehme Weise, womit sie in der Stube auf und ab schritt, schlug die Alte die Hände zusammen und rief, »O, wenn euch doch nur jemand, wenn euch doch nur der ganze Korso schauen könnte!« In dem Augenblick sprang die Türe auf, Giacinta floh mit einem Schrei ans Fenster. Zwei Schritte ins Zimmer hineingetreten blieb ein junger Mensch an den Boden gewurzelt stehen, wie zur Bildsäule erstarrt. Du kannst, vielgeliebter Leser, den jungen Menschen, während er so laut und regungslos dasteht, mit Muße betrachten. Du wirst finden, daß er kaum 24 bis 25 Jahre alt sein kann und dabei von ganz artigem, hübschen Ansehen ist. Seltsam scheint wohl deshalb sein Anzug zu nennen, weil jedes Stück desselben an Farbe und Schnitt nicht zu tadeln ist, das Ganze aber durchaus nicht zusammenpassen will, sondern ein grell abstechendes Farbenspiel darbietet. Dabei wird, unerachtet alles sauber gehalten, doch eine gewisse Armseligkeit sichtbar. Man merkt's der Spitzenkrause an, daß zum Wechseln nur noch eine vorhanden, und den Federn, womit der schief auf den Kopf gedrückte Hut fantastisch geschmückt, daß sie mühsam mit Draht und Nadel zusammengehalten. Du gewahrst es wohl, geneigter Leser, der junge, also gekleidete Mensch kann nichts anders sein als ein etwas eitler Schauspieler, dessen Verdienste eben nicht zu hoch angeschlagen werden. Und das ist er auch wirklich. Mit einem Wort, es ist derselbe Giglio Fava, der der alten Beatrice noch 2 Paoli für einen gewaschenen Spitzenkragen schuldet. »Ha, was seh ich!« begann Giglio Fava endlich so emphatisch, als stände er auf dem Theater Argentina. »Ha, was seh ich! Ist es ein Traum, der mich von Neuem täuscht? Nein, Sie ist es selbst, die Göttliche. Ich darf es wagen, sie anzureden mit kühnen Liebesworten. Prinzessin, o Prinzessin! Sei kein Hase, rief Giacinta, sich rasch umwendend, und spare die Possen auf für die folgenden Tage. Weiß ich denn nicht, erwiderte Giglio, nachdem er Atem geschöpft, mit erzwungenem Lächeln, weiß ich denn nicht, dass du es bist, meine holde Giacinta? Aber sage, was bedeutet dieser prächtige Anzug? In der Tat, noch nie bist du mir so reizend erschienen. Ich möchte dich nie anders sehen. So, sprach Giacinta erzürnt, also meinem Atlaskleide, meinem Federhütchen gilt deine Liebe? Und damit entschlüpfte sie schnell in das Nebenstübchen und trat bald darauf, alles Schmucks entledigt, in ihren gewöhnlichen Kleidern wieder hinein. Die Alte hatte indessen die Kerzen ausgelöscht und den vorwitzigen Giglio tüchtig heruntergescholten, daß er die Freude, die Giacinta an dem Kleide gehabt, das für irgendeine vornehme Dame bestimmt, so verstört und noch dazu ungalant genug zu verstehen gegeben, daß solcher Prunk Giacintas Reize zu erhöhen und sie liebenswürdiger als sonst erscheinen zu lassen vermöge. Giacinta stimmte in diese Lektion tüchtig ein, bis der arme Giglio, ganz Demut und Reue, endlich so viel Ruhe errang, um wenigstens mit der Versicherung gehört zu werden, daß seinem Erstaunen ein seltsames Zusammentreffen ganz besonderer Umstände zum Grunde gelegen. »Lass dir's erzählen«, begann er, »lass dir's erzählen, mein holdes Kind, mein süßes Leben, welch ein märchenhafter Traum mir gestern nachts aufging, als ich, ganz müde und ermattet von der Rolle des Prinzen Taer, den ich, du weißt es, ebenso die Welt, über alle Maßen vortrefflich spiele, mich auf mein Lager geworfen.« Mich dünkte, ich sei noch auf der Bühne und zanke sehr mit dem schmutzigen Geizhals von Impresario, der mir ein paar lumpichte Dukaten Vorschuss hartnäckig verweigerte. Er überhäufte mich mit allerlei dummen Vorwürfen. Da wollte ich, um mich besser zu verteidigen, einen schönen Gestus machen, meine Hand traf aber unversehens des Impresario rechte Wange, so daß dabei Klang und Melodie einer derben Ohrfeige herauskam. Der Impresario ging ohne weiteres mit einem großen Messer auf mich los, ich wich zurück und dabei fiel meine schöne Prinzenmütze, die du selbst, mein süßes Hoffen, so artig mit den schönsten Federn schmücktest, die jemals einem Strauß entrupft, zu Boden. In voller Wut warf sich der Unmensch, der Barbar, über sie her und durchstach die Ärmste mit dem Messer, daß sie sich, im qualvollen Sterben winselnd, zu meinen Füßen krümmte. Ich wollte, mußte die Unglückliche rächen. Den Mantel über den linken Arm geworfen, das fürstliche Schwert gezückt, drang ich ein auf den ruchlosen Mörder. Der floh aber schnell in ein Haus und drückte vom Balkon herunter Truffaldinos Flinte auf mich ab. Seltsam war es, daß der Blitz des Feuergewehrs stehen blieb und mich anstrahlte wie funkelnde Diamanten. Und so wie sich mehr und mehr der Dampf verlor, gewahrte ich wohl, daß das, was ich für den Blitz von Truffaldinos Flinte gehalten, nichts anders war als der köstliche Schmuck am Hütlein einer Dame. O all ihr Götter, ihr seligen Himmel allesamt! Eine süße Stimme sprach, nein, sang, nein, hauchte Liebesduft in Klang und Ton. O Giglio, mein Giglio! Und ich schaute ein Wesen in solch göttlichem Liebreiz, in solch hoher Anmut, daß der sengende Scirocco inbrünstiger Liebe mir durch alle Adern und Nerven fuhr, und der Glutstrom erstarrte zur Lava, die dem Vulkan des aufflammenden Herzens entquollen. »Ich bin«, sprach die Göttin sich mir nahend, »ich bin die Prinzessin.« »Wie«, unterbrach Giacinta den Verzückten zornig, »wie, du unterstehst dich, von einer andern zu träumen als von mir, du unterstehst dich, in Liebe zu kommen, ein dummes, einfältiges Traumbild schauend, das aus Truffaldinos Flinte geschossen?« Und nun regnete es Vorwürfe und Klagen und Scheltworte und Verwünschungen und alles Beteuern und alles Versichern des armen Giglio, daß die Traumprinzessin gerade so gekleidet gewesen, wie er eben seine Giacinta getroffen, wollte ganz und gar nichts helfen. Selbst die alte Beatrice, sonst eben nicht geneigt, des Signor Habenichts, wie sie den Giglio nannte, Partie zu nehmen, fühlte sich von Mitleid durchdrungen und ließ nicht ab von der störrischen Giacinta, bis sie dem Geliebten den Traum unter der Bedingung verzieh, daß er niemals mehr ein Wörtlein davon erwähnen sollte. Die Alte brachte ein gutes Gericht Makkaroni zustande, und Giglio holte, da, dem Traum entgegen, der Impresario ihm wirklich ein paar Dukaten vorgeschossen, eine Tüte Zuckerwerk und eine mit, in der Tat ziemlich trinkbarem, Wein gefüllte Phiole aus der Manteltasche hervor. »Ich sehe doch, daß du an mich denkst, guter Giglio«, sprach Giacinta, indem sie eine überzuckerte Frucht in das Mündchen steckte. Giglio durfte ihr sogar den Finger küssen, den die böse Nadel verletzt, und alle Wonne und Seligkeit kehrte wieder. Tanzt aber einmal der Teufel mit, so helfen die artigsten Sprünge nicht. Der böse Feind selbst war es nämlich wohl, der dem Giglio eingab, nachdem er ein paar Gläser Wein getrunken, also zu reden. »Nicht geglaubt hätte ich, daß du, mein süßes Leben, so eifersüchtig auf mich sein könntest. Aber du hast recht. Ich bin ganz hübsch von Ansehen, begabt von der Natur mit allerlei angenehmen Talenten, aber mehr als das, ich bin Schauspieler.« »Der junge Schauspieler, welcher so wie ich verliebte Prinzen göttlich spielt, mit geziemlichen O und Ach, ist ein wandelnder Roman, eine Intrige auf zwei Beinen. Ein Liebeslied mit Lippen zum Küssen, mit Armen zum Umfangen, ein aus dem Einband ins Leben gesprungenes Abenteuer, das der Schönsten vor Augen steht, wenn sie das Buch zugeklappt. Daher kommt es, daß wir unwiderstehlichen Zauber üben an den armen Weibern, die vernarrt sind in alles, was in und an uns ist, in unser Gemüt, in unsere Augen, in unsere falschen Steine, Federn und Bänder. Da gilt nicht Rang, nicht Stand, Wäschermädchen oder Prinzessin gleich viel. Nun sage ich dir, mein holdes Kind, das täuschen mich nicht gewisse geheimnisvolle Ahnungen, neckt mich nicht ein böser Spuk, wirklich das Herz der schönsten Prinzessin entbrannt ist in Liebe zu mir. Hat sich das begeben oder begibt es sich noch, so wirst du, mein schönstes Hoffen, es mir nicht verdenken, wenn ich den Goldschacht, der sich mir auftut, nicht ungenützt lasse, wenn ich dich ein wenig vernachlässige, da doch ein armes Ding von Putzmacherin. Giacinta hatte mit immer steigernder Aufmerksamkeit zugehört, war dem Giglio, in dessen schimmernden Augen sich das Traumbild der Nacht spiegelte, immer näher und näher gerückt. Jetzt sprang sie auf, gab dem beglückten Liebhaber der schönsten Prinzessin eine solche Ohrfeige, daß alle Feuerfunken aus jener verhängnisvollen Flinte Truffaldinos vor seinen Augen hüpften, und entsprang schnell in die Kammer. Alles fernere Bitten und Flehen half nun nichts mehr. »Geht nur fein nach Hause. Sie hat ihre Smorfia und dann ist's aus, sprach die Alte und leuchtete dem betrübten Giglio die enge Treppe hinab. Es muß mit der Smorfia, mit dem seltsam launischen, etwas ungescheuten Wesen junger italischer Mädchen eine eigne Bewandtnis haben. Denn Kenner versichern einmütiglich, daß eben aus diesem Wesen sich ein wunderbarer Zauber solch unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit entfalte, daß der Gefangene, statt unmutig die Bande zu zerreißen, sich noch fester und fester darin verstricke, daß der auf schnöde Weise abgefertigte Amante, statt ein ewiges Addio zu unternehmen, nur desto inbrünstiger seufze und flehe, wie es in jenem Volksliedlein heißt: »Vien qua, Dorina bella, non far la smorfiosella«. Der, der mit dir, geliebter Leser, also spricht, will vermuten, daß jene Lust aus Unlust nur erblühen könne in dem fröhlichen Süden, daß aber solch schöne Blüte aus friedlichem Stoff nicht aufzukommen vermöge in unserm Norden. Wenigstens an dem Orte, wo er lebt, will er denjenigen Gemütszustand, wie er ihn oft an jungen, eben der Kindheit entronnenen Mädchen bemerkt hat, gar nicht mit jener artigen Smorfiosität vergleichen. Hat ihnen der Himmel angenehme Gesichtszüge verliehen, so verzerren sie dieselben auf ungeziemliche Weise, alles ist ihnen in der Welt bald zu schmal, bald zu breit, kein schicklicher Platz für ihr kleines Figürlein hienieden. Sie ertragen lieber die Qual eines zu engen Schuhs als ein freundliches oder gar geistreiches Wort, und nehmen es entsetzlich übel, daß sämtliche Jünglinge und Männer in dem Weichbilde der Stadt sterblich in sie verliebt sind, welches sie denn doch wieder meinen, ohne sich zu ärgern. Es gibt für diesen Seelenzustand des zartesten Geschlechts keinen Ausdruck. Das Substrat der Ungezogenheit, die darin enthalten, reflektiert sich hohlspiegelartig bei Knaben in der Zeit, die grobe Schulmeister mit dem Wort Lümmeljahre bezeichnen. Und doch war es dem armen Giglio ganz und gar nicht zu verdenken, daß er, auf seltsame Weise gespannt, auch wachend von Prinzessinnen und wunderbaren Abenteuern träumte. Eben denselben Tag hatte, als er, im Äußern schon halb und halb, im Innern aber ganz und gar Prinz Taer, durch den Korso wandelte, sich in der Tat viel Abenteuerliches ereignet. Es begab sich, daß bei der Kirche San Carlo, gerade da, wo die Straße Condotti den Korso durchkreuzt, mitten unter den Buden der Wurstkrämer und Makaroniköche, der in ganz Rom bekannte Charlatano, Signor Celionati geheißen, sein Gerüst aufgeschlagen hatte und dem um ihn her versammelten Volk tolles Märchenzeug vorschwatzte, von geflügelten Katzen, springenden Erdmännlein, Alraunwurzeln und so weiter, und dabei manches Arkanum verkaufte für trostlose Liebe und Zahnschmerz, für Lotterienieten und Podagra. Da ließ sich ganz in der Ferne eine seltsame Musik von Zimbeln, Pfeifen und Trommeln hören, und das Volk sprengte auseinander und strömte, stürzte durch den Korso der Porta del Popolo zu, laut schreiend: »Schaut, schaut! Ei, ist denn schon der Karneval los? Schaut, schaut!« Das Volk hatte recht, denn der Zug, der sich durch die Porta del Popolo langsam den Korso hinaufbewegte, konnte füglich für nichts anders gehalten werden als für die seltsamste Maskerade, die man jemals gesehen. auf 12 kleinen schneeweißen Einhörnern mit goldnen Hufen saßen in rote atlasne Talare eingehüllte Wesen, die gar artig auf silbernen Pfeifen bliesen und Zimbeln und kleine Trommeln schlugen. Beinahe nach Art der büßenden Brüder waren in den Talaren nur die Augen ausgeschnitten und ringsum mit goldenen Tressen besetzt, welches sich wunderlich genug ausnahm. Als der Wind dem einen der kleinen Reiter den Talar etwas aufhob, starrte ein Vogelfuß hervor, dessen Krallen mit Brillantringen besteckt waren. Hinter diesen 12 anmutigen Musikanten zogen 2 mächtige Strauße, eine große, auf einem Rädergestell befestigte goldgleißende Tulpe, in der ein kleiner alter Mann saß mit langem weißen Bart, in einen Talar von Silberstoff gekleidet, einen silbernen Trichter als Mütze auf das ehrwürdige Haupt gestülpt. Der Alte las, eine ungeheure Brille auf der Nase, sehr aufmerksam in einem großen Buche, das er vor sich aufgeschlagen. Ihm folgten 12 reich gekleidete Mohren mit langen Spießen und kurzen Säbeln bewaffnet, die, jedesmal wenn der kleine Alte ein Blatt im Buche umschlug und dabei ein sehr feines, scharf durchdringendes Kurri, Pire, Xi, Li, I vernehmen ließ, mit gewaltig dröhnenden Stimmen sangen, Brambure Bilbal alla Monza Kiki Burra Son Ton. Hinter den Mohren ritten auf 12 Zeltern, deren Farbe reines Silber schien, 12 Gestalten, beinahe so verhüllt wie die Musikanten, nur dass die Talare auf Silbergrund reich mit Perlen und Diamanten gestickt und die Ärme bis an die Schulter entblößt waren. Die wunderbare Fülle und Schönheit dieser mit den herrlichsten Armspangen geschmückten Ärme hätten schon verraten, dass unter den Talaren die schönsten Damen versteckt sein mussten. Überdem machte aber auch jede, reitend, sehr emsig Filet, wozu zwischen den Ohren der Zelter große Samtkissen befestigt waren. Nun folgte eine große Kutsche, die ganz gold schien und von 8 der schönsten mit goldenen Schabracken behängten Maultiere gezogen wurde, welche kleine, sehr artig in bunte Federwämser gekleidete Pagen an mit Diamanten besetzten Zügeln führten. Die Tiere wußten mit unbeschreiblicher Würde die stattlichen Ohren zu schütteln, und dann ließen sich Töne hören, der Harmonika ähnlich, wozu die Tiere selbst sowie die Pagen, die sie führten, ein passliches Geschrei erhoben, welches zusammenklang auf die anmutigste Weise. Das Volk drängte sich heran und wollte in die Kutsche hineinschauen, sah aber nichts als den Korso und sich selbst, denn die Fenster waren reine Spiegel. Mancher, der auf diese Art sich schaute, glaubte im Augenblick, er säße selbst in der prächtigen Kutsche und kam darüber vor Freuden ganz außer sich, so wie es mit dem ganzen Volk geschah, als es von einem kleinen, äußerst angenehmen Pulcinella, der auf dem Kutschendeckel stand, ungemein artig und verbindlich begrüßt wurde. In diesem allgemeinen ausgelassensten Jubel wurde kaum mehr das glänzende Gefolge beachtet, das wieder aus Musikanten, Mohren und Pagen, den ersten gleich gekleidet, bestand, bei welchem nur noch einige in den zartesten Farben geschmackvoll gekleidete Affen befindlich, die mit sprechender Mimik in den Hinterbeinen tanzten und im Koboldschießen ihresgleichen suchten. So zog das Abenteuer den Korso herab, durch die Straßen bis auf den Platz Navona, wo es stillstand vor dem Palast des Prinzen Bastianello di Pistoia. Die Torflügel des Palastes sprangen auf, und plötzlich verstummte der Jubel des Volks, und in der Totenstille des tiefsten Erstaunens schaute man das Wunder, das sich nun begab. Die Marmorstufen hinauf durch das enge Tor zog alles, Einhörner, Pferde, Maultiere, Kutsche, Strauße, Damen, Mohren, Pagen, ohne alle Schwierigkeit hinein, und ein tausendstimmiges »Ah!« erfüllte die Lüfte, als das Tor, nachdem die letzten 24 Mohren in blanker Reihe hineingeschritten, sich mit donnerndem Getöse schloss. Das Volk, nachdem es lange genug vergebens gegafft und im Palast alles still und ruhig blieb, bezeigte nicht üble Lust, den Aufenthalt des Märchens zu stürmen, und wurde nur mit Mühe von den Sbirren auseinandergetrieben. Da strömte alles wieder den Korso herauf. Vor der Kirche San Carlo stand aber noch der verlassene Signor Celionati auf seinem Gerüst und schrie und tobte entsetzlich. »Dummes Volk, einfältiges Volk! Leute, was lauft, was rennt ihr in tollem Unverstand und verlasst euern wackern Celionati? Hier hättet ihr bleiben sollen und hören aus dem Munde des weisesten, des erfahrensten Philosophen und Adepten, was es auf sich hat mit dem allen, was ihr geschaut mit aufgerissenen Augen und Mäulern wie törichtes Knabenvolk. Aber noch will ich euch alles verkünden. Hört, hört, wer eingezogen ist in den Palast Pistoja. Hört, hört, wer sich den Staub von den Ärmeln klopfen lässt im Palast Pistoja.« Diese Worte hemmten plötzlich den kreisenden Strudel des Volks, das nun sich hinandrängte an Celionatis Gerüst und hinaufschaute mit neugierigen Blicken. »Bürger Roms«, begann Celionati nun emphatisch, »Bürger Roms, jauchzt, jubelt, werft Mützen, Hüte oder was ihr sonst eben auf dem Kopfe tragen möget, hoch in die Höhe. Euch ist großes Heil widerfahren, denn eingezogen in eure Mauern ist die weltberühmte Prinzessin Brambilla aus dem fernen Äthiopien, ein Wunder an Schönheit und dabei so reich an unermeßlichen Schätzen, dass sie ohne Beschwerde den ganzen Korso pflastern lassen könnte mit den herrlichsten Diamanten und Brillanten, und wer weiß, was sie tut zu eurer Freude. Ich weiß es, unter euch befinden sich gar viele, die keine Esel sind, sondern bewandert in der Geschichte. Die werden wissen, dass die durchlauchtigste Prinzessin Brambilla eine Urenkelin ist des weisen Königs Cophetua, der Troja erbaut hat, und dass ihr Großonkel, der große König von Serendipo, ein freundlicher Herr, hier vor San Carlo unter euch, ihr lieben Kinder, sich oft in Makkaroni übernahm. Füge ich noch hinzu, dass niemand anders die hohe Dame Brambilla aus der Taufe gehoben, als die Königin der Tarocche, Tartagliona mit Namen, und dass Pulcinella sie das Lautenspiel gelehrt, so wisst ihr genug, um außer euch zu geraten. Tut es, Leute! Vermöge meiner geheimen Wissenschaften, der weißen, schwarzen, gelben und blauen Magie, weiß ich, dass sie gekommen ist, weil sie glaubt, unter den Masken des Korso ihren Herzensfreund und Bräutigam, den assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi, aufzufinden, der Äthiopien verließ, um sich hier in Rom einen Backenzahn ausreißen zu lassen, welches ich glücklich vollbrachte. Seht ihn hier vor Augen!« Celionati öffnete ein kleines goldenes Schächtelchen, holte einen sehr weißen, langen, spitzen Zahn heraus und hielt ihn hoch in die Höhe. Das Volk schrie laut auf vor Freude und Entzücken und kaufte begierig die Modelle des prinzlichen Zahns, die der Ciarlatano nun feilbot. seht, fuhr Celionati dann fort, seht, ihr Guten, nachdem der assyrische Prinz Cornelio Chiapperi die Operation mit Standhaftigkeit und Sanftmut ausgehalten, kam er sich selbst, er wußte nicht wie, abhanden. Sucht, Leute, den assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi, sucht ihn in euren Stuben, Kammern, Küchen, Kellern, Schränken und Schubladen. Wer ihn findet und der Prinzessin Brambilla unversehrt wiederbringt, erhält ein Fundgeld von 5×100.000 Dukaten. So viel hat Prinzessin Brambilla auf seinen Kopf gesetzt, den angenehmen, nicht geringen Inhalt an Verstand und Witz ungerechnet. Sucht, Leute, sucht! Aber vermögt ihr den assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi zu entdecken, wenn er euch auch vor der Nase steht? Ja! Vermöget ihr, die durchlauchtigste Prinzessin zu erschauen, wenn sie auch dicht vor euch wandelt? Nein, das vermöget ihr nicht, wenn ihr euch nicht der Brillen bedient, die der weise indische Magier Ruffiamonte selbst geschliffen. Und damit will ich euch aus purer Nächstenliebe und Barmherzigkeit aufwarten, insofern ihr die Paoli nicht achtet. Und damit öffnete der Ciarlatano eine Kiste und brachte eine Menge unmäßig großer Brillen zum Vorschein. Hatte das Volk sich schon um die prinzlichen Backzähne gar arg gezankt, so geschah es nun noch viel ärger um die Brillen. Vom Zanken kam es zum Stoßen und Schlagen, bis zuletzt nach italischer Art und Weise die Messer blinkten, so daß die Sbirren abermals ins Mittel treten und das Volk, wie erst vor dem Palast Pistoja, auseinandertreiben mußten. Während sich dies alles begab, stand Giglio Fava, in tiefe Träume versunken, noch immer vor dem Palast Pistoja und starrte die Mauern an, die den seltsamsten aller Maskenzüge, und zwar auf ganz unerklärliche Weise, verschlungen. Wunderbar wollt es ihm gemuten, daß er eines gewissen unheimlichen und dabei doch süßen Gefühls, das sich seines Innern ganz und gar bemeistert, nicht Herr werden konnte. Noch wunderbarer, daß er willkürlich den Traum von der Prinzessin, die, dem Blitz des Feuergewehrs entfunkelt, sich ihm in die Arme warf, mit dem abenteuerlichen Zuge in Verbindung setzte, ja, daß eine Ahndung in ihm aufging, in der Kutsche mit den Spiegelfenstern habe eben niemand anders gesessen als sein Traumbild. Ein sanfter Schlag auf die Schulter weckte ihn aus seinen Träumereien. Der Ciarlatano stand vor ihm. »Ei«, begann Celionati, »ei, mein guter Giglio, ihr habt nicht wohlgetan, mich zu verlassen, mir keinen prinzlichen Backzahn, keine magische Brille abzukaufen.« »Geht doch«, erwiderte Giglio, »geht doch mit euren Kinderpossen, mit dem wahnsinnigen Zeuge, das ihr dem Volke aufschwatzt, um euren nichtswürdigen Kram loszuwerden.« »Hoho«, sprach Celionati weiter, »tut nur nicht so stolz, mein junger Herr. Ich wollte, ihr hättet aus meinem Kram, den nichtswürdig zu nennen euch beliebt, manch treffliches Arcanum, vorzüglich aber denjenigen Talisman, der euch die Kraft verliehe, ein vortrefflicher, guter oder wenigstens leidlicher Schauspieler zu sein, da es euch nun wieder beliebt, zur Zeit gar erbärmlich zu tragieren.« »Was?« rief Giglio ganz erbost. »Was? Signor Celionati, ihr untersteht euch, mich für einen erbärmlichen Schauspieler zu halten? Mich, der ich der Abgott Roms bin?« »Pöppchen«, erwiderte Celionati ganz ruhig, Püppchen, das bildet ihr euch nur ein, es ist kein wahres Wort daran. Ist euch aber auch manchmal ein besonderer Geist aufgegangen, der euch manche Rolle gelingen ließ, so werdet ihr das bisschen Beifall oder Ruhm, das ihr dadurch gewandt, heute unwiederbringlich verlieren. Denn seht, ihr habt euren Prinzen ganz und gar vergessen, und steht vielleicht sein Bildnis noch in eurem Innern, so ist es farblos, stumm und starr geworden, und ihr vermöget nicht, es ins Leben zu rufen. Euer ganzer Sinn ist erfüllt von einem seltsamen Traumbild, von dem ihr nun meint, es sei in der Glaskutsche dort in den Palast Pistoja hineingefahren. Merkt ihr, daß ich euer Inneres durchschaue? Giglio schlug errötend die Augen nieder. »Signor Celionati«, murmelte er, »ihr seid in der Tat ein sehr seltsamer Mensch. Es müssen euch Wunderkräfte zu Gebote stehen, die euch meine geheimsten Gedanken erraten lassen. Und dann wieder euer närrisches Tun und Treiben vor dem Volk. Ich kann das nicht zusammenreimen. Doch gebt mir eine von euren großen Brillen.« Celionati lachte laut auf. »So«, rief er, »so seid ihr nun alle, ihr Leute. Lauft ihr umher mit hellem Kopf und gesundem Magen, so glaubt ihr an nichts, als was ihr mit euren Händen fassen könnt. Packt euch aber geistige oder leibliche Indigestion, so greift ihr begierig nach allem, was man euch darbietet. Hoho, jener Professore, der auf meine und auf alle sympathetische Mittel in der Welt seinen Bannstrahl schießen ließ, schlich tages darauf in grämlich pathetischem Ernst nach der Tiber und warf, wie es ihm ein altes Bettelweib geraten, seinen linken Pantoffel ins Wasser, weil er glaubte, damit das böse Fieber zu ertränken, das ihn so arg plagte. Und jener weiseste Signor aller weiser Signoris trug Kreuzwurzelpulver in dem Mantelzipfel, um besser Ballon zu schlagen. Ich weiß es, Signor Fava, ihr wollt durch meine Brille die Prinzessin Brambilla, euer Traumbild, schauen. Doch das wird euch zur Stunde nicht gelingen. Indessen nehmt und versucht's. Voll Begier ergriff Giglio die schöne, glänzende, übergroße Brille, die ihm Celionati darbot, und schaute nach dem Palast. Wunderbar genug schienen die Mauern des Palastes durchsichtiges Kristall zu werden, aber nichts als ein buntes, undeutliches Gewirre von allerlei seltsamen Gestalten stellte sich ihm dar, und nur zuweilen zuckte ein elektrischer Strahl durch sein Inneres, das holde Traumbild verkündend, das sich vergebens dem tollen Chaos entringen zu wollen schien. »Alle böse Teufel der Hölle, euch in den Hals zu jagen!« schrie plötzlich eine fürchterliche Stimme dicht neben dem ins Schauen versunkenen Giglio, der sich zugleich bei den Schultern gepackt fühlte. »Alle böse Teufel, euch in den Hals! Ihr stürzt mich ins Verderben! In 10 Minuten muss der Vorhang in die Höhe! Ihr habt die erste Szene, und ihr steht hier und gafft, ein aberwitziger Narr, die alten Mauern des öden Palastes an!« Es war der Impresario des Theaters, auf dem Giglio spielte, der im Schweiß der Todesangst ganz Rom durchlaufen, um den verschollenen Primo Amoroso zu suchen und ihn endlich da fand, wo er ihn am wenigsten vermutet. »Halt einen Augenblick«, rief Celionati und packte ebenfalls mit ziemlicher Handfestigkeit den armen Giglio bei den Schultern, der, ein eingerammter Pfahl, sich nicht zu rühren vermochte. »Halt einen Augenblick!« Und dann leiser: »Signor Giglio, es ist möglich, dass ihr morgen auf dem Korso euer Traumbild seht. Aber ihr wäret ein großer Tor, wenn ihr euch in einer schönen Maske herausschniegeln wolltet. Das würde euch um den Anblick der Schönsten bringen. Je abenteuerlicher, je abscheulicher, desto besser. eine tüchtige Nase, die mit Anstand und Seelenruhe meine Brille trägt, denn die dürft ihr ja nicht vergessen.« Celionati ließ den Giglio los, und im Nu brauste der Impresario mit seinem Amoroso fort wie ein Sturmwind. Gleich andern Tages unterließ Giglio nicht, sich eine Maske zu verschaffen, die ihm nach Celionatis Rat abenteuerlich und abscheulich genug schien. Eine seltsame, mit zwei hohen Hahnfedern geschmückte Kappe, dazu eine Larve mit einer roten, in hakenförmigem Bau und unbilliger Länge und Spitze alle Exzesse der ausgelassensten Nasen überbietend, ein Wams mit dicken Knöpfen, dem des Brighella nicht unähnlich, ein breites, hölzernes Schwert. Giglios Selbstverleugnung, alles dieses anzulegen, hörte auf, als nun erstlich ein weites, bis auf die Pantoffeln herabreichendes Beinkleid das zierlichste Piedestal verhüllen sollte, auf dem jemals ein Primo Amoroso gestanden und einhergegangen. »Nein«, rief Giglio, »nein, es ist nicht möglich, dass die durchlauchtige Nichtshalten auf proportionierten Wuchs, dass sie nicht zurückgeschreckt werden sollte durch solch böse Entstellung. Nachahmen will ich jenen Schauspieler, der, als er in grässlicher Verkappung im Gozzischen Stück das blaue Ungeheuer spielte, die zierlich gebaute Hand, die ihm die Natur verliehen, unter der bunten Tigerkatzenpfote hervorzustrecken wußte und dadurch die Herzen der Damen schon vor seiner Verwandlung gewann. Was bei ihm die Hand, ist bei mir der Fuß.« Darauf legte Giglio ein hübsches himmelblau-seidenes Beinkleid mit dunkelroten Schleifen, dazu aber rosenfarbene Strümpfe und weiße Schuhe mit luftigen dunkelroten Bändern an, welches wohl ganz hübsch aussah, aber doch ziemlich seltsam abstach gegen den übrigen Anzug. Giglio glaubte nicht anders, als daß ihm Prinzessin Brambilla entgegentreten werde in voller Pracht und Herrlichkeit, umgeben von dem glänzendsten Gefolge. Da er aber nichts davon gewahrte, dachte er wohl daran, daß, da Celionati gesagt, er werde nur mittelst der magischen Brille die Prinzessin zu erschauen vermögen, dies auf irgendeine seltsame Verkappung deute, in die sich die Schönste gehüllt. Nun lief Giglio den Korso auf und ab, jede weibliche Maske musternd, aller Neckereien nicht achtend, bis er endlich in eine entlegenere Gegend geriet. »Bester Signor, mein teurer, bester Signor«, hörte er sich angeschnarrt. Ein Kerl stand vor ihm, der in toller Possierlichkeit alles überbot, was er jemals von dergleichen gesehen. Die Maske mit dem spitzen Bart, der Brille, dem Ziegenhaar, sowie die Stellung des Körpers, vorgebeugt, mit krummem Rücken den rechten Fuß vorgeschoben, schienen einen Pantalon anzudeuten, dazu wollte aber der vorne spitz zulaufende, mit zwei Hahnfedern geschmückte Hut nicht passen. Wams, Beinkleid, das kleine hölzerne Schwert an der Seite, gehörte offenbar dem werten Pulcinell an. »Bester Signor«, redete Pantalon, so wollen wir die Maske trotz des veränderten Kostüms nennen, den Giglio an, »mein bester Signor, ein glücklicher Tag, der mir das Vergnügen, die Ehre schenkt, Sie zu erblicken. Sollten Sie nicht zu meiner Familie gehören?« »So sehr«, erwiderte Giglio, sich höflich verbeugend, »so sehr mich das entzücken würde, da Sie, mein bester Signor, mir über alle Maßen wohlgefallen, so weiß ich doch nicht, in welcher Art irgendeine Verwandtschaft.« »O Gott«, unterbrach Pantalon den Giglio, »o Gott, bester Signor, waren Sie jemals in Assyrien?« »Eine dunkle Erinnerung«, antwortete Giglio, »schwebt mir vor, als sei ich einmal auf der Reise dahin begriffen gewesen, aber nur bis nach Frascati gekommen, wo der Spitzbube von Vetturin mich vor dem Tore umwarf, so daß diese Nase...« O Gott! Schrie Pantalon, so ist es denn wahr! Diese Nase, diese Hahnfedern, mein teuerster Prinz, o mein Cornelio! Doch ich sehe, Sie erbleichen vor Freude, mich wiedergefunden zu haben, o mein Prinz! Nur ein Schlückchen, ein einziges Schlückchen! Damit hob Pantalon die große Korbflasche auf, die vor ihm stand, und reichte sie dem Giglio hin. Und in dem Augenblick stieg ein feiner, rötlicher Duft aus der Flasche und verdichtete sich zum holden Antlitz der Prinzessin Brambilla. Und das liebe kleine Bildlein stieg herauf, doch nur bis an den Leib, und streckte die kleinen Ärmchen aus nach dem Giglio. Der vor Entzücken ganz außer sich rief: »O, steige doch nur ganz herauf, daß ich dich erschauen möge in deiner Schönheit!« Da dröhnte ihm eine starke Stimme in die Ohren: »Du hasenfüßiger Geck mit deinem Himmelblau und Rosa, wie magst du dich nur für den Prinzen Cornelio ausgeben wollen? Geh nach Haus, schlaf aus, du Tölpel!« »Grobian«, fuhr Giglio auf, doch Masken wogten, drängten dazwischen, und spurlos war Pantalon samt der Flasche verschwunden. Ende von erstes Kapitel. Kapitel 2 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Februar 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Zweites Kapitel. Von dem seltsamen Zustande, in den geraten, man sich die Füße an spitzen Steinen wundstößt, vornehme Leute zu grüßen unterlässt und mit dem Kopf an verschlossene Türen anrennt. Einfluss eines Gerichts Makkaroni auf Liebe und Schwärmerei. Entsetzliche Qualen der Schauspielerhölle und Arlecchino. Wie Giglio sein Mädchen nicht fand, sondern von Schneidern überwältigt und zur Ader gelassen wurde. Der Prinz in der Konfektschachtel und die verlorene Geliebte. Wie Giglio der Ritter der Prinzessin Brambilla sein wollte, weil ihm eine Fahne aus dem Rücken gewachsen. Du magst, geliebter Leser, nicht zürnen, wenn der, der es unternommen, dir die abenteuerliche Geschichte von der Prinzessin Brambilla gerade so zu erzählen, wie er sie in Meister Callots kecken Federstrichen angedeutet fand, dir geradehin zumutet, dass du wenigstens bis zu den letzten Worten des Büchleins dich willig dem Wunderbaren hingeben, ja sogar was Weniges davon glauben mögest. Doch vielleicht hast du schon in dem Augenblick, als das Märchen sich einlogiert im Palast Pistoja oder als die Prinzessin aus dem bläulichen Duft der Weinflasche gestiegen, ausgerufen: »Tolles, fratzenhaftes Zeug!« und das Buch, ohne Rücksicht auf die artigen Kupferblätter, unmutig weggeworfen? Da käme denn alles, was ich dir zu sagen im Begriff stehe, um dich für die seltsamlichen Zaubereien des Callotschen Capriccios zu gewinnen, zu spät. Und das wäre in der Tat schlimm genug für mich und für die Prinzessin Brambilla. Doch vielleicht hofftest du, dass der Autor, nur scheu geworden durch irgendein tolles Gebilde, das ihm wieder plötzlich in den Weg trat, einen Seitenweg machte ins wilde Dickicht und dass er zur Besonnenheit gelangt, wieder einlenken würde in den breiten, ebenen Weg, und das vermochte dich weiterzulesen. Glück zu! Nun kann ich dir sagen, günstiger Leser, daß es mir, vielleicht weißt du es auch aus eigner Erfahrung, schon hin und wieder gelang, märchenhafte Abenteuer gerade in dem Moment, als sie, Luftbilder des aufgeregten Geistes, in nichts verschwimmen wollten, zu erfassen und zu gestalten, daß jedes Auge, mit Sehkraft begabt für dergleichen, sie wirklich im Leben schaute und eben deshalb daran glaubte. Daher mag mir der Mut kommen, meinen gemütlichen Umgang mit allerlei abenteuerlichen Gestalten und mit vielen genugsam tollen Bildern fernerhin öffentlich zu treiben, selbst die ernsthaftesten Leute zu dieser seltsam bunten Gesellschaft einzuladen, und du wirst, sehr geliebter Leser, diesen Mut kaum für Übermut, sondern für das verzeihliche Streben halten können, dich aus dem engen Kreise gewöhnlicher Alltäglichkeit zu verlocken und dich in fremdem Gebiet, das am Ende doch eingehegt ist in das Reich, welches der menschliche Geist im wahren Leben und Sein nach freier Willkür beherrscht, auf ganz eigene Weise zu vergnügen. Doch sollte dies alles nicht gelten dürfen, so kann ich in der Angst, die mich befallen, mich nur auf sehr ernsthafte Bücher berufen, in denen Ähnliches vorkommt und gegen deren vollkommene Glaubwürdigkeit man nicht den mindesten Zweifel zu erheben vermag. Was nämlich den Zug der Prinzessin Brambilla betrifft, der mit allen Einhörnern, Pferden und sonstigem Fuhrwerk ohne Hindernis durch die engen Pforten des Palastes Pistoja passiert, so ist schon in Peter Schlemihls wundersamer Geschichte, deren Mitteilung wir dem wackern Weltumsegler Adalbert von Chamisso verdanken, von einem gewissen gemütlichen grauen Mann die Rede, der ein Kunststück machte, welches jenen Zauber beschämt. Er zog nämlich, wie bekannt, auf Begehren englisches Pflaster, Tubus, Teppich, Zelt, zuletzt Wagen und Rosse ganz bequem ohne Hindernis aus derselben Rocktasche. Was nun aber die Prinzessin betrifft, doch genug. Zu erwähnen wäre freilich noch, dass wir im Leben oft plötzlich vor dem geöffneten Tor eines wunderbaren Zauberreichs stehen, dass uns Blicke vergönnt sind in den innersten Haushalt des mächtigen Geistes, dessen Atem uns in den seltsamsten Ahnungen geheimnisvoll umweht. Du könntest aber, geliebter Leser, vielleicht mit vollem Recht behaupten, du hättest niemals aus jenem Tor ein solches tolles Capriccio ziehen sehen, als ich es geschaut zu haben vermeine. Fragen will ich dich daher lieber, ob dir niemals in deinem Leben ein seltsamer Traum aufstieg, dessen Geburt du weder dem verdorbenen Magen noch dem Geist des Weins oder des Fiebers zuschreiben konntest? Aber es war, als habe das holde, magische Zauberbild, das sonst nur in fernen Ahnungen zu dir sprach, in geheimnisvoller Vermählung mit deinem Geist, sich deines ganzen Innern bemächtigt und in scheuer Liebeslust trachtetest und wagtest du nicht, die süße Braut zu umfangen, die im glänzenden Schmuck eingezogen in die trübe, düstre Werkstatt der Gedanken. Die aber ginge auf vor dem Glanz des Zauberbildes in hellem Schimmer, und alles Sehnen, alles Hoffen, die inbrünstige Begier, das Unaussprechliche zu fahen, würde wach und rege und zuckte auf in glühenden Blitzen, und du wolltest untergehen in unnennbarem Weh und nur sie, nur das holde Zauberbild sein. Half es, dass du aus dem Traum erwachtest? Blieb dir nicht das namenlose Entzücken, das im äußern Leben ein schneidender Schmerz die Seele durchwühlt, blieb dir das nicht zurück? und alles um dich her erschien dir öde, traurig, farblos, und du wähntest, nur jener Traum sei dein eigentliches Sein, was du aber sonst für dein Leben gehalten, nur der Mißverstand des betörten Sinns, und alle deine Gedanken strahlten zusammen in den Brennpunkt, der Feuerkelch der höchsten Inbrunst dein süßes Geheimnis verschlossen hielt vor dem blinden, wüsten Treiben der Alltagswelt? In solcher träumerischer Stimmung stößt man sich wohl die Füße wund an spitzen Steinen, vergisst den Hut abzunehmen vor vornehmen Leuten, bietet den Freunden einen guten Morgen in später Mitternacht, rennt mit dem Kopf gegen die erste beste Haustüre, weil man vergaß, sie aufzumachen, kurz, der Geist trägt den Körper wie ein unbequemes Kleid, das überall zu breit, zu lang, zu ungefügig ist. In diesen Zustand geriet nun der junge Schauspieler Giglio Fava, als er mehrere Tage hintereinander vergebens darnach trachtete, auch nur das Mindeste von der Prinzessin Brambilla zu erspüren. Alles, was ihm im Korso Wunderbares begegnet, schien ihm nur die Fortsetzung jenes Traums, der ihm die Holde zugeführt, deren Bild nun aufstieg aus dem bodenlosen Meer der Sehnsucht, in dem er untergehen, verschwimmen wollte. Nur sein Traum war sein Leben, alles Übrige ein unbedeutendes, leeres Nichts, und so kann man denken, dass er auch den Schauspieler ganz vernachlässigte. Ja, noch mehr, statt die Worte seiner Rolle herzusagen, sprach er von seinem Traumbilde, von der Prinzessin Brambilla, schwor des assyrischen Prinzen sich zu bemächtigen im Irrsal der Gedanken, so daß er selbst dann der Prinz sein werde, geriet in ein Labyrinth wirrer, ausschweifender Reden. Jeder mußte ihn für wahnsinnig halten, am ersten aber der Impresario, der ihn zuletzt ohne weiteres fortjagte, und sein spärliches Einkommen schwand ganz dahin. Die wenigen Dukaten, die ihm der Impresario aus purer Großmut bei dem Abschiede hingeworfen, konnten nur ausreichen für geringe Zeit, der bitterste Mangel war im Anzuge. Sonst hätte das dem armen Giglio große Sorge und Angst verursacht. Jetzt dachte er nicht daran, da er in einem Himmel schwebte, wo man irdischer Dukaten nicht bedarf. Was die gewöhnlichen Bedürfnisse des Lebens betrifft, eben nicht lecker, pflegte Giglio seinen Hunger im Vorübergehen bei irgendeinem der Fritterolis, die bekanntlich ihre Garküchen auf offener Straße halten, zu stillen. So begab es sich, daß er eines Tages ein gutes Gericht Makkaroni zu verzehren gedachte, das ihm aus der Bude entgegendampfte. Er trat hinan, als er aber, um den spärlichen Mittag zu bezahlen, den Beutel hervorzog, machte ihn die Entdeckung nicht wenig bestürzt, daß darin auch kein einziger Bajock enthalten. In dem Augenblick wurde aber auch das leibliche Prinzip, von welchem das Geistige, mag es auch noch so stolz tun, hier auf Erden in schnöder Sklaverei gehalten wird, recht rege und mächtig. Giglio fühlte, wie es sonst nie geschehen, wenn er, von den sublimsten Gedanken erfüllt, wirklich eine tüchtige Schüssel Makkaroni verzehrt, daß es ihn ungemein hungre, und er versicherte dem Garküchler, daß er zwar zufällig kein Geld bei sich trage, das Gericht, das er zu verzehren gedenke, aber ganz gewiß andern Tages bezahlen werde. Der Garküchler lachte ihm indessen ins Gesicht und meinte, habe er auch kein Geld, so könne er doch seinen Appetit stillen. Er dürfe ja nur das schöne Paar Handschuhe, das er trage, oder den Hut oder das Mäntelchen zurücklassen. Nun erst trat dem armen Giglio die schlimme Lage, in der er sich befand, recht lebhaft vor Augen. Er sah sich bald, ein zerlumpter Bettler, die Suppe vor den Klöstern einlöffeln. Doch tiefer schnitt es ihm ins Herz, als er aus dem Traum erwacht, nun erst den Celionati gewahrte, der auf seinem gewöhnlichen Platz vor der Kirche San Carlo das Volk mit seinen Fratzen unterhielt und ihm, als er hinschaute, einen Blick zuwarf, in dem er die ärgste Verhöhnung zu lesen glaubte. Zerronnen in nichts war das holde Traumbild, untergegangen jede süße Ahnung, es war ihm gewiß, daß der verruchte Celionati ihn durch allerlei teuflische Zauberkünste verlockt, ihn, seine törichte Eitelkeit in höhnischer Schadenfreude nützend, mit der Prinzessin Brambilla auf unwürdige Weise gefoppt habe. Wild rannte er von dannen, ihn hungerte nicht mehr, er dachte nur daran, wie er sich an dem alten Hexenmeister rächen könne. Selbst wußte er nicht, welches seltsame Gefühl durch allen Zorn, durch alle Wut im Innern durchdrang und ihn stillzustehen nötigte, als banne ihn plötzlich ein unbekannter Zauber fest. »Giacinta«, rief es aus ihm heraus. Er stand vor dem Hause, in dem das Mädchen wohnte und dessen steile Treppe er so oft in heimlicher Dämmerung erstiegen. Da dachte er, wie das trügerische Traumbild zuerst des holden Mädchens Unmut erregt, wie er sie dann verlassen, nicht mehr wiedergesehen, nicht mehr an sie gedacht, wie er die Geliebte verloren, sich in Not und Elend gestürzt habe, Celionatis toller, unseliger Fopperei halber. Ganz aufgelöst in Wehmut und Schmerz konnte er nicht zu sich selbst kommen, bis endlich der Entschluss durchbrach, auf der Stelle hinaufzugehen und, koste es, was es wolle, Giacintas Gunst wiederzugewinnen. Gedacht, getan. Als er nun aber an Giacintas Türe klopfte, blieb drinnen alles Mäuschen still. Er legte das Ohr an, kein Atemzug ließ sich vernehmen. Da rief er ganz kläglich Giacintas Namen mehrmals, und als nun auch keine Antwort erfolgte, begann er die rührendsten Bekenntnisse seiner Torheit. Er versicherte, daß der Teufel selbst in der Gestalt des verdammten Quacksalbers Celionati ihn verlockt, und geriet dann in die hochgestelltesten Beteurungen seiner tiefen Reue und inbrünstigen Liebe. Da erschallte eine Stimme von unten herauf: »Ich möchte nur wissen, welcher Esel hier in meinem Hause seine Lamentationen abächzt und heult vor der Zeit, da es noch lange hin ist bis zum Aschermittwoch.« Es war Signor Pasquale, der dicke Hauswirt, der mühsam die Treppe hinaufstieg und, als er den Giglio erblickte, ihm zurief: »Ah, ihr seid es, Signor Giglio! Sagt mir nur, welcher böse Geist euch treibt, hier eine O- und Achs-Rolle irgendeines läppischen Trauerspiels ins leere Zimmer hineinzuwinseln.« »Leeres Zimmer?« schrie Giglio auf. »Leeres Zimmer? Um aller Heiligen willen, Signor Pasquale, sagt, wo ist Giacinta, wo ist sie, mein Leben, mein Alles?« Signor Pasquale sah dem Giglio starr ins Gesicht und sprach dann ruhig: »Signor Giglio, ich weiß, wie es mit euch steht. Ganz Rom hat erfahren, wie ihr von der Bühne abtreten müssen, weil es euch im Kopfe rappelt. Geht zum Arzt, geht zum Arzt. Lasst euch ein paar Pfund Blut abzapfen, steckt den Kopf ins kalte Wasser.« »Bin ich«, rief Giglio heftig, »bin ich noch nicht wahnsinnig, so werde ich es, wenn ihr mir nicht augenblicklich sagt, wo Giacinta geblieben.« »Macht mir«, fuhr Signor Pasquale ruhig fort, »macht mir doch nicht weiß, Signor Giglio, dass ihr nicht davon unterrichtet sein solltet, auf welche Weise schon vor 8 Tagen Giacinta aus meinem Hause kam und die alte Beatrice ihr dann folgte.« Als nun aber Giglio in voller Wut schrie: »Wo ist Giacinta?« und dabei den dicken Hauswirt hart anpackte, brüllte dieser dermaßen: »Hilfe! Hilfe! Mörder!« dass das ganze Haus rege wurde. Ein vierschrötiger Lümmel von Hausknecht sprang herbei, faßte den armen Giglio, fuhr mit ihm die Treppe hinab und warf ihn mit einer Behendigkeit zum Hause heraus, als habe er ein Wickelpüppchen in den Fäusten. Des harten Falls nicht achtend, raffte sich Giglio auf und rannte, nun in der Tat von halbem Wahnsinn getrieben, durch die Straßen von Rom. Ein gewisser Instinkt, erzeugt von der Gewohnheit, brachte ihn, als gerade die Stunde schlug, in der er sonst in das Theater eilen musste, eben dahin und in die Garderobe der Schauspieler. Da erst besann er sich, wo er war, um in die tiefste Verwunderung zu geraten, als er an dem Ort, wo sonst tragische Helden, aufgestutzt in Silber und Gold, in voller Gravität einherschreitend, die hochtrabenden Verse repetierten, mit denen sie das Publikum in Staunen, in Furore zu setzen gedachten, sich von Pantalon und Arlecchino, von Truffaldino und Colombine, kurz von allen Masken der italienischen Komödie und Pantomime, umschwärmt sah. Er stand da, festgepflöckt in den Boden, und schaute umher mit weit aufgerissenen Augen, wie einer, der plötzlich aus dem Schlafe erwacht und sich umringt sieht von fremder, ihm unbekannter, toller Gesellschaft. Giglios wirres, gramverstörtes Ansehen mochte in dem Innern des Impresario so etwas von Gewissensbissen rege machen, das ihn plötzlich umsetzte in einen sehr herzlichen, weichmütigen Mann. »Ihr wundert«, sprach er den Jüngling an, »ihr wundert euch wohl, Signor Fava, dass ihr hier alles so ganz anders findet als damals, da ihr mich verließet?« »Gestehen muss ich euch, dass all die pathetischen Aktionen, mit denen sich sonst mein Theater brüstete, dem Publikum viel Langeweile zu machen begannen, und dass diese Langeweile um so mehr auch mich ergriff, da mein Beutel darüber in den miserablen Zustand wahrer Auszehrung verfiel. Nun habe ich all das tragische Zeug fahren lassen und mein Theater dem freien Scherz, der anmutigen Neckerei unserer Masken hingegeben und befinde mich wohl dabei.« »Ha!« rief Giglio mit brennenden Wangen. »Ha, Signor Impresario, gesteht es nur, mein Verlust zerstörte euer Trauerspiel. Mit dem Fall des Helden fiel auch die Masse, die sein Atem belebte, in ein totes Nichts zusammen.« »Wir wollen«, erwiderte der Impresario lächelnd, »wir wollen das nicht so genau untersuchen. Doch ihr scheint in übler Laune, darum bitte ich euch, geht hinab und schaut meine Pantomime. Vielleicht heitert euch das auf, oder ihr ändert vielleicht eure Gesinnung und werdet wieder mein, wiewohl auf ganz andere Weise, denn möglich wäre es ja das. Doch geht nur, geht. Hier habt ihr eine Marke, besucht mein Theater, so oft es euch gefällt.« Giglio tat, wie ihm geheißen, mehr aus dumpfer Gleichgültigkeit gegen alles, was ihn umgab, als aus Lust, die Pantomime wirklich zu schauen. Unfern von ihm standen zwei Masken in eifrigem Gespräch begriffen. Giglio hörte öfters seinen Namen nennen. Das weckte ihn aus seiner Betäubung. Er schlich näher heran, indem er den Mantel bis an die Augen übers Gesicht schlug, um unerkannt alles zu erlauschen. »Ihr habt recht«, sprach der eine, »ihr habt recht, der Fava ist schuld daran, dass wir auf diesem Theater keine Trauerspiele mehr sehen. Diese Schuld möchte ich aber keinesweges, wie ihr, in seinem Abtreten von der Bühne, sondern vielmehr in seinem Auftreten suchen und finden.« »Wie meint ihr das?« fragte der andere. »Nun«, fuhr der erste fort, »ich für mein Teil habe diesen Fava, unerachtet es ihm nur zu oft gelang, Furore zu erregen, immer für den erbärmlichsten Schauspieler gehalten, den es jemals gab. Machen ein paar blitzende Augen, wohlgestaltete Beine, ein zierlicher Anzug, bunte Federn auf der Mütze und tüchtige Bänder auf den Schuhen, denn den jungen, tragischen Helden? In der Tat, wenn der Fava so mit abgemessenen Tänzerschritten vorkam aus dem Grunde des Theaters, wenn er, keinen Mitspieler beachtend, nach den Logen schielte und, in seltsam gezierter Stellung verharrend, den Schönsten Raum gab, ihn zu bewundern, wahrhaftig dann kam er mir vor wie ein junger, närrisch bunter Haushahn, der in der Sonne stolz und sich gütlich tut. Und wenn er dann mit verdrehten Augen, mit den Händen die Lüfte durchsägend, bald sich auf den Fußspitzen erhebend, bald wie ein Taschenmesser zusammenklappend, mit hohler Stimme die Verse holprig und schlecht hertragierte, sagt, welches vernünftigen Menschen Brust konnte dadurch wahrhaft erregt werden? Aber wir Italiener sind nun einmal so, wir wollen das Übertriebene, das uns einen Moment gewaltsam erschüttere und das wir verachten, sobald wir inne werden, dass das, was wir für Fleisch und Bein hielten, nur eine leblose Puppe ist, die an künstlichen Drähten von außen her gezogen uns mit ihren seltsamen Bewegungen täuschte. So wär's auch mit dem Fava gegangen. Nach und nach wär er elendiglich dahingestorben, hätt er nicht selbst seinen frühern Tod beschleunigt. Mich dünkt, nahm der andere das Wort, mich dünkt, ihr beurteilt den armen Fava viel zu hart. Wenn ihr ihn eitel, geziert scheltet, wenn ihr behauptet, dass er niemals seine Rolle, sondern nur sich selbst spielte, dass er auf eben nicht lobenswerte Weise nach Beifall haschte, so möget ihr allerdings recht haben. Doch war er ein ganz artiges Talent zu nennen, und dass er zuletzt in tollen Wahnsinn verfiel, das nimmt doch wohl unser Mitleid in Anspruch, und zwar um so mehr, als die Anstrengung des Spiels doch wohl die Ursache seines Wahnsinns ist. Glaubt das, erwiderte der Erste lachend, glaubt doch das ja nicht. Möget ihr es euch wohl vorstellen, dass Fava wahnsinnig wurde aus purer Liebeseitelkeit? Er glaubt, dass eine Prinzessin in ihn verliebt ist, der er jetzt nachläuft auf Stegen und Wegen. Und dabei ist er aus purer Taugenichtserei verarmt, so daß er heute bei den Fritterolis Handschuhe und Hut zurücklassen mußte für ein Gericht zäher Makkaroni. Was, sagt ihr, rief der andere, ist es möglich, daß es solche Tollheiten gibt? Aber man sollte dem armen Giglio, der uns doch manchen Abend vergnügt hat, etwas zufließen lassen auf diese und jene Weise. Der Hund von Impresario, dem er manchen Dukaten in die Tasche gespielt, sollte sich seiner annehmen und ihn wenigstens nicht darben lassen. »Ist nicht nötig«, sprach der Erste, »denn die Prinzessin Brambilla, die seinen Wahnsinn und seine Not kennt, hat, wie nun Weiber jede Liebestorheit nicht allein verzeihlich, sondern sogar hübsch finden und dem Mitleid sich dann nur zu gern hingeben, ihm soeben einen kleinen, mit Dukaten gefüllten Beutel zustecken lassen.« Mechanisch willenlos faßte Giglio, als der Fremde diese Worte sprach, nach der Tasche und fühlte in der Tat den kleinen, mit klimperndem Gold gefüllten Beutel, den er von der träumerischen Prinzessin Brambilla empfangen haben sollte. Wie ein elektrischer Schlag fuhr es ihm durch alle Glieder. Nicht der Freude über das willkommene Wunder, das ihn auf einmal aus seiner trostlosen Lage rettete, konnte er Raum geben, da das Entsetzen ihn eiskalt anwehte. Er sah sich unbekannten Mächten zum Spielwerk hingegeben, er wollte losstürzen auf die fremde Maske, bemerkte aber auch in demselben Augenblick, dass die beiden Masken, die das verhängnisvolle Gespräch führten, spurlos verschwunden. Den Beutel aus der Tasche zu ziehen und sich noch triftiger von seiner Existenz zu überzeugen, das wagte Giglio gar nicht, fürchtend, das Blendwerk würde in seinen Händen zerfließen in nichts. Indem er sich nun aber ganz seinen Gedanken überließ und nach ruhiger wurde, dachte er daran, daß alles das, was er für den Spuk neckhafter Zaubermächte zu halten geneigt, auf ein Possenspiel hinauslaufen könne, daß am Ende der abenteuerliche, launische Celionati aus dem tiefen, dunklen Hintergrunde heraus an ihm nur unsichtbaren Faden leite. Er dachte daran, daß der Fremde ja selbst ihm sehr gut im Gewühl der Menschenmasse das Beutelchen habe zustecken können und daß alles, was er von der Prinzessin Brambilla gesagt, eben die Fortsetzung der Neckerei sei, welche Celionati begonnen. Indem sich nun aber in seinem Innern der ganze Zauber ganz natürlich zum Gemeinen wenden und darin auflösen wollte, kam ihm auch der ganze Schmerz der Wunden wieder, die der scharfe Kritiker ihm schonungslos geschlagen. Die Hölle der Schauspieler kann keine entsetzlichern Qualen haben als recht ins Herz hineingeführte Angriffe auf ihre Eitelkeit. Und selbst das Angreifbare dieses Punkts, das Gefühl der Blöße, mehrt im gesteigerten Unmut den Schmerz der Streiche, der es dem Getroffenen, sucht er ihn auch zu verbeißen oder ihn durch schickliche Mittel zu beschwichtigen, eben recht fühlbar macht, daß er wirklich getroffen wurde. So konnte Giglio das fatale Bild von dem jungen, närrisch bunten Haushahn, der sich wohlgefällig in der Sonne spreizt, nicht loswerden und ärgerte und grämte sich darüber ganz gewaltig, eben deshalb, weil er im Innern, ohne es zu wollen, vielleicht anerkennen mußte, daß die Karikatur wirklich dem Urbilde entnommen. Gar nicht fehlen konnt es, daß Giglio in dieser gereizten Stimmung kaum auf das Theater sah und der Pantomime nicht achtete, wenn auch der Saal oft von dem Lachen, von dem Beifall, von dem Freudengeschrei der Zuschauer erdröhnte. Die Pantomime stellte nichts anderes dar als die in hundert und abermal hundert Variationen wiederholten Liebesabenteuer des vortrefflichen Arlecchino und der süßen, neckisch-holden Colombina. Schon hatte des alten, reichen Pantalons reizende Tochter die Hand des blanken, geputzten Ritters, des weisen Dottores, ausgeschlagen und rundweg erklärt, sie werde nun durchaus keinen andern lieben und heiraten als den kleinen, gewandten Mann mit schwarzem Gesicht und im aus hundert Lappen zusammengeflickten Wams. Schon hatte Arlecchino mit seinem treuen Mädchen die Flucht ergriffen und war von einem mächtigen Zauber beschirmt, den Verfolgungen Pantalons, Truffaldins, des Dottore, des Ritters glücklich entronnen. Es stand an dem, daß doch endlich Arlecchino mit seiner Trauten kosend von den Sbirren ertappt und samt ihr ins Gefängnis geschleppt werden sollte. Das geschah nun auch wirklich, aber in dem Augenblick, da Pantalon mit seinem Anhang das arme Paar recht verhöhnen wollte, da Colombina ganz Schmerz unter tausend Tränen auf den Knien um ihren Arlecchino flehte, schwang dieser die Pritsche, und es kamen von allen Seiten, aus der Erde, aus den Lüften, sehr schmucke, blanke Leute von dem schönsten Ansehen, bückten sich tief vor Arlecchino und führten ihn samt der Colombina im Triumph davon. Pantalon, starr vor Erstaunen, läßt sich nun ganz erschöpft auf eine steinerne Bank nieder, die im Gefängnisse befindlich, ladet den Ritter und den Dottore ein, ebenfalls Platz zu nehmen. Alle drei beratschlagen, was nun zu tun noch möglich. Truffaldin stellt sich hinter sie, steckt neugierig den Kopf dazwischen, will nicht weichen, unerachtet es reichliche Ohrfeigen regnet von allen Seiten. Nun wollen sie aufstehen, sind aber festgezaubert an die Bank, der augenblicklich ein paar mächtige Flügel wachsen. Auf einem ungeheuern Geier fährt unter lautem Hilfsgeschrei die ganze Gesellschaft fort durch die Lüfte. nun verwandelt sich das Gefängnis in einen offenen, mit Blumenkränzen geschmückten Säulensaal, in dessen Mitte ein hoher, reich verzierter Thron errichtet. Man hört eine anmutige Musik von Trommeln, Pfeifen und Zimbeln. Es naht sich ein glänzender Zug. Arlecchino wird auf einem Palankin von Mohren getragen, ihm folgt Colombina auf einem prächtigen Triumphwagen. Beide werden von reich gekleideten Ministern auf den Thron geführt. Arlecchino erhebt die Pritsche als Zepter. Alles huldigt ihm kniend. Auch Pantalon mit seinem Anhange erblickt man unter dem huldigenden Volke auf den Knien. Arlecchino herrscht, gewaltiger Kaiser, mit seiner Colombina über ein schönes, herrliches, glänzendes Reich. So wie der Zug auf das Theater kam, warf Giglio einen Blick hinauf und konnte, nun ganz Verwunderung und Erstaunen, den Blick nicht mehr abwenden, als er alle Personen aus dem Aufzuge der Prinzessin Brambilla wahrnahm, die Einhörner, die Mohren, die filetmachenden Damen auf Maultieren und so weiter. Auch fehlte nicht der ehrwürdige Gelehrte und Staatsmann in der goldgleißenden Tulpe, der vorüberfahrend aufsah von dem Buch und dem Giglio freundlich zuzunicken schien. Nur statt der verschlossenen Spiegelkutsche der Prinzessin fuhr Colombina daher auf dem offenen Triumphwagen. Aus Giglios Innerstem heraus wollte sich eine dunkle Ahnung gestalten, daß auch diese Pantomime mit allem dem Wunderlichen, das ihm geschehen, wohl im geheimnisvollen Zusammenhang stehen möge. Aber so wie der Träumende vergebens strebt, die Bilder festzuhalten, die aus seinem eigenen Ich aufsteigen, so konnte auch Giglio zu keinen deutlichen Gedanken kommen, auf welche Weise jener Zusammenhang möglich. Im nächsten Café überzeugte Giglio sich, daß die Dukaten der Prinzessin Brambilla kein Blendwerk, vielmehr von gutem Klange und Gepräge waren. Dachte er, Celionati hat mir das Beutelchen zugesteckt aus großer Gnade und Barmherzigkeit, und ich will ihm die Schuld abtragen, sobald ich auf der Argentina glänzen werde, was mir wohl nicht fehlen kann, da nur der grimmigste Neid, die schonungsloseste Kabale mich für einen schlechten Schauspieler ausschreien darf. Die Vermutung, daß das Geld wohl von Celionati herrühre, hatte ihren richtigen Grund, denn in der Tat hatte der Alte ihm schon manchmal aus großer Not geholfen. Sonderbar wollte es ihm indessen doch gemuten, als er auf dem zierlichen Beutel die Worte gestickt fand: »Gedenke deines Traumbilds«. Gedankenvoll betrachtete er die Inschrift, als ihm einer ins Ohr schrie: »Endlich treffe ich dich, du Verräter, du Treuloser, du Ungeheuer von Falschheit und Undank!« Ein unförmlicher Dottore hatte ihn gefasst, nahm nun ohne Umstände neben ihm Platz und fuhr fort in allerlei Verwünschungen. »Was wollt ihr von mir? Seid ihr toll, rasend?« So rief Giglio, doch nun nahm der Dottore die hässliche Larve vom Gesicht, und Giglio erkannte die alte Beatrice. »Um aller heiligen Willen«, rief Giglio ganz außer sich, »seid ihr es, Beatrice? Wo ist Giacinta? Wo ist das holde, süße Kind? Mein Herz bricht in Liebe und Sehnsucht. Wo ist Giacinta?« »Fragt nur«, erwiderte die Alte mürrisch, »fragt nur, unseliger, verruchter Mensch, im Gefängnis sitzt die arme Giacinta und verschmachtet ihr junges Leben, und ihr seid an allem schuld. Denn hatte sie nicht das Köpfchen voll von euch, konnte sie die Abendstunde erwarten, so stach sie sich nicht, als sie den Besatz an dem Kleide der Prinzessin Brambilla nähte, in den Finger, so kam der garstige Fleck nicht hinein, so konnte der würdige Meister Bescapi, den die Hölle verschlingen möge, nicht den Ersatz des Schadens von ihr verlangen, konnte sie nicht, da wir das viele Geld, das er verlangte, nicht aufzubringen vermochten, ins Gefängnis stecken lassen. Ihr hättet Hilfe schaffen können, aber da zog der Herr Schauspieler Taugenichts die Nase zurück. »Halt«, unterbrach Giglio die geschwätzige Alte, »deine Schuld ist es, daß du nicht zu mir ranntest, mir alles sagtest. Mein Leben für die Holde!« »Wär es nicht Mitternacht, ich liefe hin zu dem abscheulichen Bescapi, diese Dukaten, mein Mädchen wäre frei in der nächsten Stunde, doch was Mitternacht, fort, fort, sie zu retten!« Und damit stürmte Giglio fort. Die Alte lachte ihm höhnisch nach. Wie es sich aber wohl begibt, daß wir in gar zu großem Eifer etwas zu tun, gerade die Hauptsache vergessen, so fiel es auch dem Giglio erst dann ein, als er durch die Straßen von Rom sich atemlos gerannt, daß er sich nach Bescapis Wohnung bei der Alten hätte erkundigen sollen, da dieselbe ihm durchaus unbekannt war. Das Schicksal oder der Zufall wollte es jedoch, daß er, endlich auf den spanischen Platz geraten, gerade vor Bescapis Hause stand, als er laut ausrief, »Wo nur der Teufel der Bescapi wohnen mag!« Denn sogleich nahm ihn ein Unbekannter unter den Arm und führte ihn ins Haus, indem er ihm sagte, dass Meister Bescapi eben dort wohne und er noch sehr gut die vielleicht bestellte Maske erhalten könne. Ins Zimmer hineingetreten bat ihn der Mann, da Meister Bescapi nicht zu Hause, selbst den Anzug zu bezeichnen, den er für sich bestimmt. Vielleicht wär's ein simpler Tabarro oder sonst. Giglio fuhr aber dem Mann, der nichts anders war als ein würdiger Schneidergeselle, über den Hals und sprach so viel durcheinander von Blutfleck und Gefängnis und Bezahlen und augenblicklicher Befreiung, daß der Geselle, ganz starr und verblüfft, ihm in die Augen sah, ohne ihm eine Silbe erwidern zu können. »Verdammter, du willst mich nicht verstehen! Schaff mir deinen Herrn, den teuflischen Hund, zur Stelle!« So schrie Giglio und packte den Gesellen. Da ging es ihm aber gerade wie in Signor Pasqualis Hause. Der Geselle brüllte dermaßen, daß von allen Seiten die Leute herbeiströmten. Bescapi selbst stürzte herein, sowie aber der, den Giglio erblickte, rief er, »Um aller Heiligen Willen, es ist der wahnsinnige Schauspieler, der arme Signor Fava. Packt an, Leute, packt an!« Nun fiel alles über ihn her, man überwältigte ihn leicht, band ihm Hände und Füße und legte ihn auf ein Bett. Bescapi trat zu ihm, den sprudelte er an mit tausend bittern Vorwürfen über seinen Geiz, über seine Grausamkeit und sprach vom Kleide der Prinzessin Brambilla, vom Blutfleck, vom Bezahlen und so weiter. »Beruhigt euch doch nur«, sprach Bescapi sanft, »beruhigt euch doch nur, bester Signor Giglio, lasst die Gespenster fahren, die euch quälen. In wenigen Augenblicken wird euch alles ganz anders vorkommen.« Was Bescapi damit gemeint, zeigte sich bald, denn ein Chirurgus trat herein und schlug dem armen Giglio, alles Sträubens unerachtet, eine Ader. Erschöpft von allen Begebnissen des Tages, von dem Blutverlust, sank der arme Giglio in tiefen, ohnmachtähnlichen Schlaf. Als er erwachte, war es tiefe Nacht um ihn her, nur mit Mühe vermochte er sich darauf zu besinnen, was zuletzt mit ihm vorgegangen. Er fühlte, daß man ihn losgebunden. Vor Mattigkeit konnte er sich aber doch nicht viel regen und bewegen. Durch eine Ritze, die wahrscheinlich in einer Türe befindlich, fiel endlich ein schwacher Strahl ins Zimmer, und es war ihm, als vernehme er ein tiefes Atmen, dann aber ein leises Flüstern, das endlich zu verständlichen Worten wurde. »Seid ihr es wirklich, mein teurer Prinz, und in diesem Zustande, so klein, daß ich glaube, ihr hättet Platz in meinem Konfektschichtelchen. Aber glaubt etwa nicht, daß ich euch deshalb weniger schätze und achte. Weiß ich denn nicht, daß ihr ein stattlicher, liebenswürdiger Herr seid und daß ich das alles jetzt nur träume? Habt doch nur die Güte, euch morgen mir zu zeigen, geschieht es auch nur als Stimme. Warft ihr eure Augen auf mich, arme Magd, so mußte es ja eben geschehen, da sonst Hier gingen die Worte wieder unter in undeutlichem Flüstern. Die Stimme hatte ungemein was Süßes, Holdes. Giglio fühlte sich von heimlichen Schauern durchbebt. Indem er aber recht scharf aufzuhorchen sich bemühte, wiegte ihn das Flüstern, das beinahe dem Plätschern einer nahen Quelle zu vergleichen, wiederum in tiefen Schlaf. Die Sonne schien hell ins Zimmer, als ein sanftes Rütteln den Giglio aus dem Schlafe weckte. Meister Bescapi stand vor ihm und sprach, indem er seine Hand faßte, mit gutmütigem Lächeln: »Nicht wahr, ihr befindet euch besser, liebster Signor? Ja, den heiligen Dank. Ihr seht zwar ein wenig blass, aber euer Puls geht ruhig. Der Himmel führte euch in eurem bösen Paroxysmus in mein Haus und erlaubte mir, euch, den ich für den herrlichsten Schauspieler in Rom halte und dessen Verlust uns alle in die tiefste Trauer versetzt hat, einen kleinen Dienst erweisen zu können.« Bescapis letzte Worte waren freilich kräftiger Balsam für die geschlagenen Wunden. Indessen begann Giglio doch ernst und finster genug: »Signor Bescapi, ich war weder krank noch wahnsinnig, als ich euer Haus betrat. Ihr waret hartherzig genug, meine holde Braut, die arme Giacinta Soardi, ins Gefängnis stecken zu lassen, weil sie euch ein schönes Kleid, das sie verdorben, nein, das sie geheiligt, indem sie aus der Nähnadelstichwunde des zartesten Fingers rosigen Ichor darüber verspritzte, nicht bezahlen konnte. Sagt mir augenblicklich, was ihr für das Kleid verlangt, ich bezahle die Summe, und dann gehen wir hin auf der Stelle und befreien das holde, süße Kind aus dem Gefängnis, in dem sie eures Geizes halber schmachtet.« Damit erhob sich Giglio so rasch, als er nur vermochte, aus dem Bette und zog den Beutel mit Dukaten aus der Tasche, den er, sollt es darauf ankommen, ganz und gar zu leeren entschlossen war. Doch Bescapi starrte ihn an mit großen Augen und sprach: »Wie möget ihr euch doch nur solch tolles Zeug einbilden, Signor Giglio? Ich weiß kein Wort von einem Kleide, das mir Giacinta verdorben haben sollte, kein Wort vom Blutfleck, von ins Gefängnis stecken.« Als nun aber Giglio nochmals alles erzählte, wie er es von Beatricen vernommen und insbesondere sehr genau das Kleid beschrieb, welches er selbst bei Giacinta gesehen, da meinte Meister Bescapi, es sei nur zu gewiss, dass ihn die Alte genarrt habe, denn an der ganzen saubern Geschichte sei, wie er hoch beteuern könne, ganz und gar nichts, und habe er auch niemals ein solches Kleid, wie Giglio es geschaut haben wolle, bei Giacinta in Arbeit gegeben. Giglio konnte in Bescapis Worte kein Misstrauen setzen, da es nicht zu begreifen gewesen, warum er das ihm dargebotene Gold nicht habe annehmen sollen, und er überzeugte sich, daß auch hier der tolle Spuk wirke, in dem er nun einmal befangen. Was blieb übrig, als Meister Bescapi zu verlassen und auf das gute Glück zu warten, das ihm vielleicht die holde Giacinta, für die er nun wieder recht in Liebe entbrannt, in die Arme führen werde? Vor Bescapis Türe stand eine Person, die er 1000 Meilen fortgewünscht hätte, nämlich der alte Celionati. »Ahai«, rief er den Giglio lachend an, »ahai, ihr seid doch in der Tat eine recht gute Seele, daß ihr die Dukaten, die euch die Gunst des Schicksals zugeworfen, hingeben wolltet für euer Liebchen, das ja nicht mehr euer Liebchen ist.« »Ihr seid«, erwiderte Giglio, »ihr seid ein fürchterlicher, graulicher Mensch. Was dringt ihr ein in mein Leben? Was wollt ihr euch meines Seins bemächtigen? Ihr prahlt mit einer Allwissenheit, die euch vielleicht wenig Mühe kostet. Ihr umringt mich mit Spionen, die jeden meiner Schritte und Tritte belauern. Ihr hetzt alles wider mich auf. Euch verdank ich den Verlust Giacintens, meiner Stelle, mit tausend Künsten.« »Das«, rief Celionati laut lachend, »das verlohnte sich der Mühe, die hochwichtige Person des Herrn Ex-Schauspielers Giglio Fava dermaßen einzuhegen. Doch, mein Sohn Giglio, du bedarfst in der Tat eines Vormundes, der dich auf den rechten Weg leitet, welcher zum Ziele führt.« »Ich bin mündig«, sprach Giglio, »und bitte euch, mein Herr Ciarlatano, mich getrost mir selbst zu überlassen.« »Hoho«, erwiderte Celionati, »nur nicht so trotzig. Wie, wenn ich das Gute, Beste mit dir vorhätte, wenn ich dein höchstes Erdenglück wollte, wenn ich als Mittler stünde zwischen dir und der Prinzessin Brambilla?« »O Giacinta, Giacinta, o ich Unglückseliger, habe sie verloren! Gab es einen Tag, der mir schwärzeres Unheil brachte als der gestrige?« So rief Giglio ganz außer sich. »Nun, nun«, sprach Celionati beruhigend, »so ganz unheilbringend war denn doch der Tag nicht. Schon die guten Lehren, die ihr im Theater erhieltet, konnten euch sehr heilsam sein, nachdem ihr darüber beruhigt, dass ihr wirklich noch nicht Handschuhe, Hut und Mantel im Stich gelassen, um ein Gericht zäher Makkaroni. Dann saht ihr die herrlichste Darstellung, die schon darum die erste in der Welt zu nennen, weil sie das Tiefste ausspricht, ohne der Worte zu bedürfen. Dann fandet ihr die Dukaten in der Tasche, die euch fehlten.« von euch, ich weiß es«, unterbrach ihn Giglio. »Wenn das auch wirklich wäre«, fuhr Celionati fort, »so ändert das in der Sache nichts. Genug, ihr erhieltet das Gold, stelltet euch mit eurem Magen wieder auf guten Fuß, traft glücklich in Bescapis Haus ein, wurdet mit einem euch sehr nötigen und nützlichen Aderlass bedient und schlieft endlich mit eurer Geliebten unter einem Dache.« »Was sagt ihr«, rief Giglio, »was sagt ihr mit meiner Geliebten unter einem Dache?« »Es ist dem so«, erwiderte Celionati, »schaut nur herauf.« Giglio tat es, und hundert Blitze fuhren durch seine Brust, als er seine holde Giacinta auf dem Balkon erblickte, zierlich geputzt, hübscher, reizender, als er sie jemals gesehen. Hinter ihr die alte Beatrice. »Giacinta, meine Giacinta, mein süßes Leben«, rief er sehnsuchtsvoll herauf. Doch Giacinta warf ihm einen verächtlichen Blick herab und verließ den Balkon. Beatrice folgte ihr auf dem Fuße. »Sie beharrt noch in ihrer verdammten Smorfiosität«, sprach Giglio unmutig. »Doch das wird sich geben.« »Schwerlich«, nahm Celionati das Wort, »denn, mein guter Giglio, ihr wisst wohl nicht, dass zu derselben Zeit, als ihr der Prinzessin Brambilla nachtrachtetet, auf kühne Manier sich ein hübscher, stattlicher Prinz um eure Donna bewarb und, wie es scheint...« »Alle Teufel der Hölle«, schrie Giglio, »der alte Satan, die Beatrice, hat die Arme verkuppelt. Aber mit Rattenpulver vergifte ich das heillose Weib. Einen Dolch ins Herz stoß ich dem verfluchten Prinzen.« »Unterlasst das alles«, unterbrach ihn Celionati, »unterlasst das alles. Guter Giglio, geht fein ruhig nach Hause und lasst noch ein wenig Blut, wenn euch böse Gedanken kommen. Gott geleite euch, im Korso sehen wir uns wohl wieder.« Damit eilte Celionati fort über die Straße. Giglio blieb wie eingewurzelt stehen, warf wütende Blicke nach dem Balkon, biss die Zähne zusammen, murmelte die grässlichsten Verwünschungen. Als nun aber Meister Bescapi den Kopf zum Fenster hinaussteckte und ihn höflich bat, doch hineinzutreten und die neue Krisis, die sich zu nahen schien, abzuwarten, warf er ihm, den er auch wider sich verschworen im Komplott mit der Alten glaubte, ein verdammter Kuppler an den Hals und rannte wild von dannen. Am Korso traf er auf einige vormalige Kameraden, mit denen er in ein nahegelegenes Weinhaus trat, um allen seinen Unmut, allen seinen Liebesschmerz, all seine Trostlosigkeit untergehen zu lassen in der Glut feurigen Syrakusas. Sonst ist solch ein Entschluss eben nicht der ratsamste, denn dieselbe Glut, welche den Unmut verschlingt, pflegt, unbezähmbar auflodernd, alles im Innern zu entzünden, daß man sonst gern vor der Flamme wahrt. Doch mit Giglio ging es ganz gut. Im muntern, gemütlichen Gespräch mit den Schauspielern, in allerlei Erinnerungen und lustigen Abenteuern vom Theater her schwelgend, vergaß er wirklich alles Unheil, das ihm begegnet. Man verabredete beim Abschiede, abends auf dem Korso in den tollsten Masken zu erscheinen, die nur ersinnlich. Der Anzug, den er schon einmal angelegt, schien dem Giglio hinlänglich fratzenhaft. Nur verschmähte er diesmal auch nicht das lange, seltsame Beinkleid und trug außerdem noch den Mantel hinterwärts auf einen Stock gespießt, so daß es beinahe anzusehen war, als wüchse ihm eine Fahne aus dem Rücken. So angeputzt durchschwärmte er die Straßen und überließ sich ausgelassener Lustigkeit, weder seines Traumbilds noch des verlorenen Liebchens zu gedenken. Doch fest gewurzelt an den Boden blieb er stehen, als unweit des Palastes Pistoja ihm plötzlich eine hohe, edle Gestalt entgegentrat, in jenen prächtigen Kleidern, in denen ihn einst Giacinta überrascht hatte, oder besser, als er sein Traumbild im hellen, wahrhaften Leben vor sich erblickte. Wie ein Blitz fuhr es ihm durch alle Glieder, aber selbst wußte er nicht, wie es geschah, daß die Beklommenheit, die Angst der Liebessehnsucht, die sonst den Sinn zu lähmen pflegt, wenn das holde Bild der Geliebten plötzlich dasteht, unterging in dem fröhlichen Mut solcher Lust, wie er sie noch nie im Innern gefühlt. Den rechten Fuß vor, Brust heraus, Schulter eingezogen, setzte er sich sofort in die zierlichste Positur, in der er jemals die außerordentlichsten Reden tragiert, zog das Barett mit den langen spitzen Hahnenfedern von der steifen Perücke und begann, den schnarrenden Ton beibehaltend, der zu seiner Vermummung passte, und die Prinzessin Brambilla, denn daß sie es war, litt keinen Zweifel, durch die große Brille starr anblickend. Die holdeste der Feen, die hehrste der Göttinnen wandelt auf der Erde. Ein neidisches Wachs verbirgt die siegende Schönheit ihres Antlitzes, aber aus dem Glanz, von dem sie umflossen, schießen tausend Blitze und fahren in die Brust des Alters, der Jugend, und alles huldigt der himmlischen, aufgeflammt in Liebe und Entzücken. Aus welchem, erwiderte die Prinzessin, aus welchem hochtrabenden Schauspiele habt ihr diese schöne Redensart her, mein Herr Pantalon Capitano, oder wer ihr sonst sein wollen möget? Sagt mir lieber, auf welche Siege die Trophäen deuten, die ihr so stolz auf dem Rücken traget. Keine Trophäe, rief Giglio, denn noch kämpfe ich um den Sieg. es ist die Fahne der Hoffnung, des sehnsüchtigsten Verlangens, zu der ich geschworen, das Notzeichen der Ergebung auf Gnad und Ungnade, das ich aufgesteckt, das Erbarmt euch mein, dass euch die Lüfte aus diesen Falten zuwehen sollen. Nehmt mich zu eurem Ritter an, Prinzessin, dann will ich kämpfen, siegen und Trophäen tragen, eurer Huld und Schönheit zum Ruhm. Wollt ihr mein Ritter sein, sprach die Prinzessin, so wappnet euch, wie es sich ziemt, bedeckt euer Haupt mit der drohenden Sturmhaube, ergreift das breite, gute Schwert, dann werd ich an euch glauben. Wollt ihr meine Dame sein, erwiderte Giglio, Rinaldos Armida, so seid es ganz. Legt diesen prunkenden Schmuck ab, der mich betört, befängt wie gefährliche Zauberei, dieser gleißende Blutfleck. Ihr seid von Sinnen, rief die Prinzessin lebhaft und ließ den Giglio stehen, indem sie sich schnell entfernte. Dem Giglio war es, als sei er es gar nicht gewesen, der mit der Prinzessin gesprochen, als habe er ganz willenlos das herausgesagt, was er selbst nun nicht einmal verstand. Er war nahe daran zu glauben, Signor Pasquale und Meister Bescapi hätten recht, ihn für etwas Weniges verrückt zu halten. Da sich nun aber ein Zug Masken nahte, der in den tollsten Fratzen die mißgeschaffensten Ausgeburten der Phantasie darstellten und er augenblicklich seine Kameraden erkannte, so kam ihm die ausgelassene Lustigkeit wieder. Er mischte sich in den springenden und tanzenden Haufen, indem er laut rief, rühre dich, toller Spuk, regt euch, mächtige, schälkische Geister des frechsten Spottes, ich bin nun ganz euer, und ihr möget mich ansehen für euresgleichen. Giglio glaubte unter seinen Kameraden auch den Alten zu bemerken, aus dessen Flasche Brambillas Gestalt gestiegen. Ehe er sich's versah, wurde er von ihm erfasst, im Kreise herumgedreht, und dazu kreischte ihm der Alte in die Ohren, »Brüderchen, ich habe dich! Brüderchen, ich habe dich!« Ende von zweites Kapitel. Kapitel 3 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Drittes Kapitel. Von Blondköpfen, die sich erkühnen, den Pulcinell langweilig zu finden und abgeschmackt. Deutscher und italienischer Spaß. Wie Celionati im Café Greco sitzend behauptete, er säße nicht im Café Greco, sondern fabriziere an dem Ufer des Ganges Pariser Rappé. Wunderbare Geschichte von dem König Ophioch, der im Lande Urdargarten herrschte, und der Königin Liris. Wie König Cophetua ein Bettelmädchen heiratete, eine vornehme Prinzessin einem schlechten Komödianten nachlief und Giglio ein hölzernes Schwert ansteckte, dann aber 100 Masken im Korso umrannte, bis er endlich stehen blieb, weil sein Ich zu tanzen begonnen. Ihr Blondköpfe, ihr Blauaugen, ihr jungen, stolzen Leute, vor deren »Guten Abend, mein schönstes Kind« im dröhnenden Bass gesprochen, die keckste Dirne erschrickt, kann denn euer im ewigen Winterfrost erstarrtes Blut wohl auftauen in dem wilden Wehen der Tramontana oder in der Glut eines Liebesliedes? Was prahlt ihr mit eurer gewaltigen Lebenslust, mit eurem frischen Lebensmut, da ihr doch keinen Sinn in euch traget für den tollsten, spaßhaftesten Spaß alles Spaßes, wie ihn unser gesegnetes Karneval in der reichsten Fülle darbietet? Da ihr es sogar wagt, unsern wackern Pulcinell manchmal langweilig abgeschmackt zu finden und die ergötzlichsten Missgeburten, die der lachende Hohngebar Erzeugnisse nennt eines wirren Geistes. So sprach Celionati in dem Café Greco, wo er sich, wie es seine Gewohnheit war, zur Abendzeit hinbegeben und mitten unter den deutschen Künstlern Platz genommen, die zur selben Stunde dies in der Strada Condotti gelegene Haus zu besuchen pflegten und soeben über die Fratzen des Karnevals eine scharfe Kritik ergehen lassen. Wie, nahm der deutsche Maler Franz Reinhold das Wort, wie möget ihr doch nur so sprechen, Meister Celionati, das stimmt schlecht mit dem überein, was ihr sonst zugunsten des deutschen Sinns und Wesens behauptet. Wahr ist es, immer habt ihr uns Deutschen vorgeworfen, daß wir von jedem Scherz verlangten, er solle noch etwas anderes bedeuten als eben den Scherz selbst, und ich will euch recht geben, wiewohl in ganz anderm Sinn, als ihr es wohl meinen möget. Gott tröste euch, wenn ihr uns etwa die Dummheit zutrauen solltet, die Ironie nur allegorisch gelten zu lassen. Ihr wäret dann in großem Irrtum. Recht gut sehen wir ein, daß bei euch Italienern der reine Scherz als solcher viel mehr zu Hause scheint als bei uns. Vermöcht ich aber nur, euch recht deutlich zu erklären, welchen Unterschied ich zwischen eurem und unserm Scherz, oder besser gesagt zwischen eurer und unserer Ironie finde. Nun, wir sprechen eben von den tollen, fratzenhaften Gestalten, wie sie sich auf dem Korso umhertreiben. Da kann ich wenigstens so ungefähr ein Gleichnis anknüpfen. Seh ich solch einen tollen Kerl durch greuliche Grimassen das Volk zum Lachen reizen, so kommt es mir vor, als spräche ein ihm sichtbar gewordenes Urbild zu ihm, aber er verstände die Worte nicht und ahme, wie es im Leben zu geschehen pflegt, wenn man sich müht, den Sinn fremder, unverständlicher Rede zu fassen, unwillkürlich die Gesten jenes sprechenden Urbildes nach, wiewohl auf übertriebene Weise, der Mühe halber, die es kostet. Unser Scherz ist die Sprache jenes Urbildes selbst, die aus unserem Innern heraustönt und den Gestus notwendig bedingt, durch jenes im Innern liegende Prinzip der Ironie, so wie das in der Tiefe liegende Felsstück den darüber fortströmenden Bach zwingt, auf der Oberfläche kräuselnde Wellen zu schlagen. Glaubt ja nicht, Meister Celionati, daß ich keinen Sinn habe für das Possenhafte, das eben nur in der äußern Erscheinung liegt und seine Motive nur von außen her erhält, und daß ich euerm Volk nicht eine überwiegende Kraft einräume, eben dies Possenhafte ins Leben treten zu lassen. Aber verzeiht, Celionati, wenn ich auch dem Possenhaften, soll es geduldet werden, einen Zusatz von Gemütlichkeit für notwendig erkläre, den ich bei euern komischen Personen vermisse. Das Gemütliche, das unsern Scherz rein erhält, geht unter in dem Prinzip der Obszönität, das eure Pulcinelle und hundert andere Masken der Art in Bewegung setzt. Und dann blickt mitten durch alle Fratzen und Possen jene grauenhafte, entsetzliche Furie der Wut, des Hasses, der Verzweiflung hervor, die euch zum Wahnsinn, zum Morde treibt. Wenn an jenem Tage des Karnevals, an dem jeder ein Licht trägt und jeder versucht, dem andern das Licht auszublasen, wenn dann im tollsten, ausgelassensten Jubel, im schallendsten Gelächter, der ganze Korso erbebt von dem wilden Geschrei »Ammazzato sia chi non porta moccolo«, glaubt nur, Celionati, daß mich dann, in demselben Augenblick, da ich, ganz hingerissen von der wahnsinnigen Lust des Volks, ärger als jeder andere um mich her blase und schreie »Ammazzato sia«, unheimliche Schauer erfassen, vor denen jene Gemütlichkeit, die nun einmal unserm deutschen Sinn eigen, ja gar nicht aufkommen kann. »Gemütlichkeit«, sprach Celionati lächelnd, »Gemütlichkeit, sagt mir nur, mein gemütlicher Herr Deutscher, was ihr von unsern Masken des Theaters haltet, von unserm Pantalon, Brighella, Tartaglia.« »Ei«, erwiderte Reinhold, »ich meine, dass diese Masken eine Fundgrube öffnen des ergötzlichsten Spottes, der treffendsten Ironie, der freiesten, beinahe möchte ich sagen, der frechsten Laune, wiewohl ich denke, dass sie mehr die verschiedenen äußern Erscheinungen in der menschlichen Natur als die menschliche Natur selbst, oder kürzer und besser, mehr die Menschen als den Menschen in Anspruch nehmen. Übrigens bitte ich euch, Celionati, mich nicht für toll zu halten, dass ich etwa daran zweifelte, in eurer Nation mit dem tiefsten Humor begabte Männer zu finden. Die unsichtbare Kirche kennt keinen Unterschied der Nation. Sie hat ihre Glieder überall. Und, Meister Celionati, dass ich es euch nur sage, mit eurem ganzen Wesen und Treiben seid ihr uns schon seit langer Zeit gar absonderlich vorgekommen. Wie ihr euch vor dem Volk als der abenteuerlichste Charlatano gebärdet, wie ihr dann euch wieder in unserer Gesellschaft gefallt, alles Italische vergessend und ergetzend mit wunderbaren Geschichten, die uns recht tief ins Gemüt dringen und dann wieder faselnd und fabelnd, doch zu verstricken und festzuhalten wisst in seltsamen Zauberbanden. In der Tat, das Volk hat recht, wenn es euch für einen Hexenmeister ausschreit. Ich meinesteils denke bloß, dass ihr der unsichtbaren Kirche angehört, die sehr wunderliche Glieder zählt, unerachtet alle aus einem Rumpf gewachsen. »Was könnt«, rief Celionati heftig, »was könnt ihr von mir denken, mein Herr Maler? Was könnt ihr von mir meinen, vermuten, ahnen? Wisst ihr denn alle so gewiss, dass ich hier unter euch sitze und unnützerweise unnützig Zeug schwatze über Dinge, von denen ihr alle gar nichts versteht, wenn ihr nicht in den hellen Wasserspiegel der Quelle Urdar geschaut, wenn Liris euch nicht angelächelt? Hoho, riefen alle durcheinander, nun kommt er auf seine alten Sprünge, auf seine alten Sprünge. Vorwärts, Herr Hexenmeister, vorwärts! Ist wohl Verstand in dem Volke? Rief Celionati dazwischen, indem er mit der Faust heftig auf den Tisch schlug, so daß plötzlich alles schwieg. Ist wohl Verstand in dem Volke, fuhr er dann ruhiger fort, was Sprünge, was Tänze? Ich frage nur, woher ihr so überzeugt seid, daß ich wirklich hier unter euch sitze und allerlei Gespräche führe, die ihr alle mit leiblichen Ohren zu vernehmen meint, unerachtet euch vielleicht nur ein schälkischer Luftgeist neckt? Wer steht euch dafür, daß der Celionati, dem ihr weismachen wollt, die Italiener verstünden sich nicht auf die Ironie, nicht eben jetzt am Ganges spazieren geht und duftige Blumen pflückt, um Pariser Rapé daraus zu bereiten für die Nase irgendeines mystischen Idols? Oder daß er die finstern, schauerlichen Gräber zu Memphis durchwandelt, um den Ältesten der Könige anzusprechen, um die kleine Zehe seines linken Fußes zum offiziellen Gebrauch der stolzesten Prinzessin auf der Argentina? Oder daß er mit seinem intimsten Freunde, dem Zauberer Ruffiamonte, im tiefen Gespräch sitzt an der Quelle Urdar? Doch halt, ich will wirklich so tun, als säße Celionati hier im Café Greco und euch erzählen von dem Könige Ophioch, der Königin Liris und von dem Wasserspiegel der Quelle Urdar, wenn ihr dergleichen hören wollt. »Erzählt«, sprach einer der jungen Künstler, »erzählt nur, Celionati, ich merke schon, das wird eine von euren Geschichten sein, die hinlänglich toll und abenteuerlich, doch ganz angenehm zu hören sind.« »Das«, begann Celionati, »dass nur niemand von euch glaubt, ich wolle unsinnige Märchen auftischen und daran zweifelt, dass sich alles so begeben, wie ich es erzählen werde.« Jeder Zweifel wird gehoben sein, wenn ich versichere, dass ich alles aus dem Munde meines Freundes Ruffiamonte habe, der selbst in gewisser Art die Hauptperson der Geschichte ist. Kaum sind es ein paar hundert Jahre her, als wir, gerade die Feuer von Island durchwandelnd und einem von Flut und Glut geborenen Talisman nachforschend, viel von der Quelle Urdar sprachen. Also Ohren auf, Sinn auf! Hier mußt du, sehr geneigter Leser, es dir also gefallen lassen, eine Geschichte zu hören, die ganz aus dem Gebiet derjenigen Begebenheiten zu liegen scheint, die ich dir zu erzählen unternommen, mithin als verwerfliche Episode dasteht. Wie es manchmal aber zu geschehen pflegt, daß man den Weg, der scheinbar irreleitete, rüstig verfolgend, plötzlich zum Ziel gelangt, das man aus den Augen verlor, so möcht es vielleicht auch sein, daß diese Episode, nur scheinbarer Irrweg, recht hineinleitet in den Kern der Hauptgeschichte. Vernimm also, o mein Leser, die wunderbare Geschichte von dem Könige Ophioch und der Königin Liris. Vor gar langer, langer Zeit, man möchte sagen, in einer Zeit, die so genau auf die Urzeit folgte, wie Aschermittwoch auf Fastnachtsdienstag, herrschte über das Land Urdargarten der junge König Ophioch. Ich weiß nicht, ob der deutsche Büsching das Land Urdargarten mit einiger geographischer Genauigkeit beschrieben, doch so viel ist gewiß, daß, wie der Zauberer Ruffiamonte mir tausendmal versichert hat, es zu den gesegnetsten Ländern gehörte, die es jemals gab und geben wird. Es hatte so üppigen Wieswachs und Kleebau, daß das leckerste Vieh sich nicht wegsehnte aus dem lieben Vaterlande, ansehnliche Forsten mit Bäumen, Pflanzen, herrlichem Wilde und solch süßen Düften, daß die Morgen- und Abendwinde gar nicht satt wurden, darin herumzukosen. Wein gab es und Öl und Früchte jeder Art in Hülle und Fülle. Silberhelle Wässer durchströmten das ganze Land, Gold und Silber spendeten Berge, die, wie wahrhaft reiche Männer, sich ganz einfach kleideten in ein fahles Dunkelgrau, und wer sich nur ein wenig Mühe gab, scharrte aus dem Sande die schönsten Edelsteine, die er, wollt er's, verbrauchen konnte, zu zierlichen Hemd- oder Westenknöpfen. Fehlte es außer der von Marmor und Alabaster erbauten Residenz an gehörigen Städten von Backstein, so lag dies an dem Mangel der Kultur, der damals die Menschen noch nicht einsehen ließ, daß es doch besser sei, von tüchtigen Mauern geschützt im Lehnstuhl zu sitzen, als am murmelnden Bach, umgeben von rauschendem Gebüsch, in niedriger Hütte zu wohnen und sich der Gefahr auszusetzen, daß dieser oder jener unverschämte Baum sein Laub hineinhänge in die Fenster und, ungebetener Gast, zu allem sein Wörtlein mitrede oder gar Wein und Efeu den Tapezierer spiele. Nun kam noch hinzu, daß die Bewohner des Landes Urdargarten die vorzüglichsten Patrioten waren, den König, auch wenn er nicht gerade ihnen zu Gesicht kam, ungemein liebten und auch an andern Tagen als an seinem Geburtstage riefen: Er lebe! So mußte wohl König Ophioch der glücklichste Monarch unter der Sonne sein. Das hätte er auch wirklich sein können, wenn nicht allein er, sondern gar viele Leute im Lande, die man zu den Weisesten rechnen durfte, von einer gewissen seltsamen Traurigkeit befallen worden wären, die mitten in aller Herrlichkeit keine Lust aufkommen ließ. König Ophioch war ein verständiger Jüngling von guten Einsichten, von hellem Verstande und hatte sogar poetischen Sinn. Dies müßte ganz unglaublich scheinen und unzulässig, würd es nicht denkbar und entschuldigt der Zeit halber, in der er lebte. Es mochten wohl noch Anklänge aus jener wunderbaren Vorzeit der höchsten Lust, als die Natur dem Menschen, ihn als ihr liebstes Schoßkind hegend und pflegend, die unmittelbare Anschauung alles Seins und mit derselben das Verständnis des höchsten Ideals, der reinsten Harmonie verstattete, in König Ophiochs Seele widerhallen. Denn oft war es ihm, als sprächen holde Stimmen zu ihm in geheimnisvollem Rauschen des Waldes, im Geflüster der Büsche, der Quellen, als langten aus den goldenen Wolken schimmernde Arme herab, ihn zu erfassen, und ihm schwoll die Brust vor glühender Sehnsucht. Aber dann ging alles unter in wirren, wüsten Trümmern, mit eisigen Fittichen wehte ihn der finstre, furchtbare Dämon an, der ihn mit der Mutter entzweit, und er sah sich von ihr im Zorn hilflos verlassen. Die Stimme des Waldes, der fernen Berge, die sonst die Sehnsucht weckten und süßes Ahnen vergangener Lust, verklangen im Hohn jenes finstern Dämons. aber der brennende Gluthauch dieses Hohns entzündete in König Ophiochs Innerm den Wahn, daß des Dämons Stimme die Stimme der zürnenden Mutter sei, die nun feindlich das eigne entartete Kind zu vernichten trachte. Wie gesagt, manche im Lande begriffen die Melancholie des Königs Ophioch und wurden, sie begreifend, selbst davon erfasst. Die mehrsten begriffen jene Melancholie aber nicht, und vorzüglich nicht im Allermindesten der ganze Staatsrat, der zum Wohl des Königreichs gesund blieb. In diesem gesunden Zustande glaubte der Staatsrat einzusehen, daß den König Ophioch nichts anderes von seinem Tiefsinn retten könne, als wenn ihm ein hübsches, durchaus munteres, vergnügtes Gemahl zuteil würde. Man warf die Augen auf die Prinzessin Liris, die Tochter eines benachbarten Königs. Prinzessin Liris war in der Tat so schön, als man sich nur irgendeine Königstochter denken mag. Unerachtet alles, was sie umgab, alles, was sie sah, erfuhr, spurlos an ihrem Geiste vorüberging, so lachte sie doch beständig, und da man im Lande Hirdargarten, so war das Land ihres Vaters geheißen, ebenso wenig einen Grund dieser Lustigkeit anzugeben wußte, als im Lande Urdargarten den Grund von König Ophiochs Traurigkeit, so schienen schon deshalb beide königliche Seelen füreinander geschaffen. Übrigens war der Prinzessin einzige Lust, die sich wirklich als Lust gestaltete, Filet zu machen, von ihren Hofdamen umgeben, die gleichfalls Filet machen mußten, sowie König Ophioch nur daran Vergnügen zu finden schien, in tiefer Einsamkeit den Tieren des Waldes nachzustellen. König Ophioch hatte wider die ihm zugedachte Gemahlin nicht das Mindeste einzuwenden, ihm erschien die ganze Heirat als ein gleichgültiges Staatsgeschäft, dessen Besorgung er den Ministern überließ, die sich so eifrig darum bemüht. Das Beilager wurde bald mit aller nur möglichen Pracht vollzogen. Alles ging sehr herrlich und glücklich vonstatten, bis auf den kleinen Unfall, daß der Hofpoet, welchem König Ophioch das Hochzeitskarmen, das er ihm überreichen wollte, an den Kopf warf, vor Schreck und Zorn auf der Stelle in unglücklichen Wahnsinn verfiel und sich einbildete, er sei ein poetisches Gemüt, welches ihn denn verhinderte, forthin zu dichten und untauglich machte zum fernern Dienst als Hofpoet. Wochen und Monde vergingen, doch keine Spur geänderter Seelenstimmung zeigte sich bei König Ophioch. Die Minister, denen die lachende Königin ungemein wohlgefiel, trösteten aber immer noch das Volk und sich selbst und sprachen: »Es wird schon kommen.« Es kam aber nicht, denn König Ophioch wurde mit jedem Tage noch ernster und trauriger, als er gewesen, und, was das Ärgste war, ein tiefer Widerwille gegen die lachende Königin keimte auf in seinem Innern, welches diese indessen gar nicht zu bemerken schien. Wie denn überhaupt niemals zu ergründen war, ob sie noch irgend etwas in der Welt bemerkte, außer den Maschen des Filets. Es begab sich, daß König Ophioch eines Tages auf der Jagd in den rauhen, verwilderten Teil des Waldes geriet, wo ein Turm von schwarzem Gestein, uralt wie die Schöpfung, als sei er emporgewachsen aus dem Felsen, hoch emporragte in die Luft. Ein dumpfes Brausen ging durch die Gipfel der Bäume, und aus dem tiefen Steingeklüft antworteten heulende Stimmen des herzzerschneidenden Jammers. König Ophiochs Brust wurde an diesem schauerlichen Ort bewegt auf wunderbare Weise. Es war ihm aber, als leuchte in jenen entsetzlichen Lauten des tiefsten Wehs ein Hoffnungsschimmer der Versöhnung auf, und nicht mehr den höhnenden Zorn, nein, nur die rührende Klage der Mutter um das verlorne, entartete Kind vernehme er, und diese Klage bringe ihm den Trost, dass die Mutter nicht ewig zürnen werde. Als König Ophioch nun so ganz in sich verloren dastand, brauste ein Adler auf und schwebte über die Zinne des Turms. Unwillkürlich ergriff König Ophioch sein Geschoss und drückte den Pfeil ab nach dem Adler. Statt aber diesen zu treffen, blieb der Pfeil stecken in der Brust eines alten, ehrwürdigen Mannes, den nun erst König Ophioch auf der Zinne des Turms gewahrte. Entsetzen faßte den König Ophioch, als er sich besann, daß der Turm die Sternwarte sei, welche, wie die Sage ging, sonst die alten Könige des Landes in geheimnisvollen Nächten bestiegen und, geweihte Mittler zwischen dem Volk und der Herrscherin alles Seins, den Willen, die Sprüche der Mächtigen dem Volk verkündet hatten. Er wurde inne, dass er sich an dem Orte befand, den jeder sorglich mied, weil es hieß, der alte Magus Hermod stehe, in tausendjährigem Schlaf versunken, auf der Zinne des Turms, und würde er geweckt aus dem Schlafe, so gäre der Zorn der Elemente auf, sie träten kämpfend gegeneinander, und alles müsse untergehen in diesem Kampf. Ganz betrübt wollte König Ophioch niedersinken, da fühlte er sich sanft berührt. Der Magus Hermod stand vor ihm mit dem Pfeil in der Hand, der seine Brust getroffen, und sprach, indem ein mildes Lächeln die ernsten, ehrwürdigen Züge seines Antlitzes erheiterte: »Du hast mich aus einem langen Seherschlaf geweckt, König Ophioch. Habe Dank dafür, denn es geschah zur rechten Stunde. Es ist nun an der Zeit, daß ich nach Atlantis wandle und aus der Hand der hohen, mächtigen Königin das Geschenk empfange, das sie zum Zeichen der Versöhnung mir versprach und das dem Schmerz, der deine Brust, o König Ophioch, zerreißt, den vernichtenden Stachel rauben wird.« Der Gedanke zerstörte die Anschauung, aber dem Prisma des Kristalls, zu dem die feurige Flut im Vermählungskampf mit dem feindlichen Gift gerann, entstrahlt die Anschauung neugeboren, selbst Fötus des Gedankens. »Lebe wohl, König Ophioch, in 13 mal 13 Monden siehst du mich wieder. Ich bringe dir die schönste Gabe der versöhnten Mutter, die deinen Schmerz auflöst in höchste Lust, vor der der Eiskerker zerschmilzt, indem dein Gemahl, die Königin Liris, der feindlichste aller Dämonen, so lange gefangen hielt. Lebe wohl, König Ophioch!« Mit diesen geheimnisvollen Worten verließ der alte Magus den jungen König, in der Tiefe des Waldes verschwindend. War König Ophioch vorher traurig und tiefsinnig gewesen, so wurde er es jetzt noch viel mehr. Fest in seiner Seele waren die Worte des alten Hermod geblieben, er wiederholte sie dem Hofastrologen, der den ihm unverständlichen Sinn deuten sollte. Der Hofastrolog erklärte indessen, es sei gar kein Sinn darin enthalten, denn es gebe gar kein Prisma und auch kein Kristall, wenigstens könne solches, wie jeder Apotheker wisse, nicht aus feuriger Flut und feindlichem Gift entstehen, und was ferner von Gedanke und neugeborener Anschauung in Hermods wirrer Rede vorkomme, müsse schon deshalb unverständlich bleiben, weil kein Astrolog oder Philosoph von einiger honetter Bildung sich auf die bedeutungslose Sprache des rohen Zeitalters einlassen könne, dem der Magus Hermod angehöre. König Ophioch war mit dieser Ausrede nicht allein ganz und gar nicht zufrieden, sondern fuhr den Astrolog überdies im großen Zorn gar hart an, und es war gut, daß er gerade nichts zur Hand hatte, um es, wie jenes Carmen dem Hofdichter, dem unglücklichen Hofastrologen an den Kopf zu werfen. Ruffiamonte behauptet, daß, stehe auch in der Chronik nichts davon, es doch nach der Volkssage in Urdargarten gewiß sei, daß König Ophioch bei dieser Gelegenheit den Hofastrologen einen Esel geheißen. Da nun dem jungen, tiefsinnigen Könige jene mystischen Worte des Magus Hermod gar nicht aus der Seele kamen, so beschloss er endlich, koste es, was es wolle, die Bedeutung davon selbst aufzufinden. Auf eine schwarze Marmortafel ließ er daher mit goldenen Buchstaben die Worte setzen: »Der Gedanke zerstörte die Anschauung«, und wie der Magus weitergesprochen, und die Tafel in die Mauer eines entlegenen, düstern Saals in seinem Palast einfügen. Vor diese Tafel setzte er sich dann hin auf ein weichgepolstertes Ruhbett, stützte den Kopf in die Hand und überließ sich, die Inschrift betrachtend, tiefem Nachdenken. Es geschah, daß die Königin Liris ganz zufällig in den Saal geriet, in dem sich König Ophioch befand, nebst der Inschrift. Unerachtet sie aber ihrer Gewohnheit gemäß so laut lachte, daß die Wände dröhnten, so schien der König die teure, muntre Gemahlin doch ganz und gar nicht zu bemerken. Er wandte den starren Blick nicht ab von der schwarzen Marmortafel. Endlich richtete Königin Liris auch ihren Blick dahin. Kaum hatte sie indessen die geheimnisvollen Worte gelesen, als ihre Lache verstummte und sie schweigend neben dem Könige hinsank auf die Polster. Nachdem beide, König Ophioch und Königin Liris, eine geraume Zeit hindurch die Inschrift angestarrt hatten, begannen sie stark und immer stärker zu gähnen, schlossen die Augen und sanken in einen solchen festen Todesschlaf, daß keine menschliche Kunst sie daraus zu erwecken vermochte. Man hätte sie für tot gehalten und mit den im Lande Urdargarten üblichen Zeremonien in die königliche Gruft gebracht, wären nicht leise Atemzüge, der schlagende Puls, die Farbe des Gesichts untrügliche Kennzeichen des fortdauernden Lebens gewesen. Da es nun überdies an Nachkommenschaft zur Zeit noch fehlte, so beschloss der Staatsrat zu regieren statt des schlummernden Königs Ophioch und wußte dies so geschickt anzufangen, daß niemand die Lethargie des Monarchen auch nur ahnte. 13 mal 13 Monden waren verflossen nach dem Tage, als König Ophioch die wichtige Unterredung mit dem Magus Hermod gehabt hatte. Da ging den Einwohnern des Landes Urdargarten ein Schauspiel auf, so herrlich, als sie noch niemals eins gesehen. Der große Magus Hermod zog herbei auf einer feurigen Wolke, umgeben von Elementargeistern jedes Geschlechts, und ließ sich, während in den Lüften aller Wohllaut der ganzen Natur in geheimnisvollen Akkorden ertönte, herab auf den bunt gewirkten Teppich einer schönen, duftigen Wiese. Über seinem Haupte schien ein leuchtendes Gestirn zu schweben, dessen Feuerglanz das Auge nicht zu ertragen vermochte. Das war aber ein Prisma von schimmerndem Kristall, welches nun, da es der Magus hoch in die Lüfte erhob, in blitzenden Tropfen zerfloß in die Erde hinein, um augenblicklich als die herrlichste Silberquelle in fröhlichem Rauschen emporzusprudeln. Nun rührte sich alles um den Magus her. Während die Erdgeister in die Tiefe fuhren und blinkende Metallblumen emporwarfen, wogten die Feuer- und Wassergeister in mächtigen Strahlen ihrer Elemente, sausten und brausten die Luftgeister durcheinander, wie in lustigem Turnier, kämpfend und ringend. Der Magus stieg wieder auf und breitete seinen weiten Mantel aus. Da verhüllte alles ein dichter aufsteigender Duft, und als der zerflossen, hatte sich auf dem Kampfplatz der Geister ein herrlicher himmelsklarer Wasserspiegel gebildet, den blinkendes Gestein, wunderbare Kräuter und Blumen einschlossen und in dessen Mitte die Quelle fröhlich sprudelte und wie in schalkhafter Neckerei die kräuselnden Wellen ringsumher forttrieb. In demselben Augenblick, als das geheimnisvolle Prisma des Magus Hermod zur Quelle zerfloß, war das Königspaar aus seinem langen Zauberschlafe erwacht. Beide, König Ophioch und Königin Liris, eilten von unwiderstehlicher Begier getrieben schnell herbei. Sie waren die Ersten, die hineinschauten in das Wasser. Als sie nun aber in der unendlichen Tiefe den blauen, glänzenden Himmel, die Büsche, die Bäume, die Blumen, die ganze Natur, ihr eigenes Ich in verkehrter Abspiegelung erschauten, da war es, als rollten dunkle Schleier auf, eine neue, herrliche Welt voll Leben und Lust wurde klar vor ihren Augen, und mit der Erkenntnis dieser Welt entzündete sich ein Entzücken in ihrem Innern, das sie nie gekannt, nie geahnet. Lange hatten sie hineingeschaut, dann erhoben sie sich, sahen einander an und lachten. Man muß nämlich den physischen Ausdruck des innigsten Wohlbehagens nicht sowohl als der Freude über den Sieg innerer geistiger Kraft Lachen nennen. Hätte nicht schon die Verklärung, die auf dem Antlitz der Königin Liris lag und den schönen Zügen desselben erst wahres Leben, wahrhaften Himmelsreiz verlieh, von ihrer gänzlichen Sinnesänderung gezeugt, so hätte das jeder schon aus der Art abnehmen müssen, wie sie lachte. Denn so himmelweit war dieses Lachen von dem Gelächter verschieden, womit sie sonst den König quälte, daß viele gescheite Leute behaupteten, sie sei es gar nicht, die da lache, sondern ein anderes in ihrem Innern verstecktes, wunderbares Wesen. Mit König Ophiochs Lachen hatte es dieselbe Bewandtnis. Als nun beide auf solch eigene Weise gelacht, riefen sie beinahe zu gleicher Zeit: »O, wir lagen in öder, unwirtbarer Fremde, in schweren Träumen und sind erwacht in der Heimat. Nun erkennen wir uns in uns selbst und sind nicht mehr verwaiste Kinder.« Dann aber fielen sie sich mit dem Ausdruck der innigsten Liebe an die Brust. Während dieser Umarmung schauten alle, die sich nur hinandrängen konnten, in das Wasser. Die, welche von des Königs Traurigkeit angesteckt worden waren und in den Wasserspiegel schauten, spürten dieselben Wirkungen wie das königliche Paar. Diejenigen, die schon sonst lustig gewesen, blieben aber ganz im vorigen Zustande. Viele Ärzte fanden das Wasser gemein ohne mineralischen Zusatz, so wie manche Philosophen das Hineinschauen in den Wasserspiegel gänzlich widerrieten, weil der Mensch, wenn er sich und die Welt verkehrt erblicke, leicht schwindlicht werde. Es gab sogar einige von der gebildetsten Klasse des Reichs, welche behaupteten, es gebe gar keine Urdarquelle. Urdarquelle wurde nämlich von König und Volk sogleich das herrliche Wasser genannt, das aus Hermods geheimnisvollem Prisma entstanden. Der König Ophioch und die Königin Liris, beide sanken dem großen Magus Hermod, der ihnen Glück und Heil gebracht, zu Füßen und dankten ihm in den schönsten Worten und Redensarten, die sie nur eben zur Hand hatten. Der Magus Hermod hob sie mit sittigem Anstand auf, drückte erst die Königin, hierauf den König, an seine Brust und versprach, da ihm das Wohl des Landes Urdargarten sehr am Herzen liege, sich zuweilen in vorkommenden kritischen Fällen auf der Sternwarte blicken zu lassen. König Ophioch wollte ihm durchaus die würdige Hand küssen, das litt er aber durchaus nicht, sondern erhob sich augenblicklich in die Lüfte. Von oben herab rief er noch mit einer Stimme, welche erklang wie stark angeschlagene Metallglocken, die Worte herab: »Der Gedanke zerstört die Anschauung und, losgerissen von der Mutterbrust, wankt in irrem Wahn, in blinder Betäubtheit, der Mensch heimatlos umher. Bis des Gedankens eigenes Spiegelbild dem Gedanken selbst die Erkenntnis schafft, dass er ist und dass er in dem tiefsten, reichsten Schacht, den ihm die mütterliche Königin geöffnet, als Herrscher gebietet, muß er auch als Vasall gehorchen.« Ende der Geschichte von dem Könige Ophioch und der Königin Liris. Celionati schwieg. Und die Jünglinge blieben auch im Schweigen der Betrachtung versunken, zu der sie das Märlein des alten Ciarlatano, das sie sich ganz anders gedacht hatten, aufgeregt. »Meister Celionati«, unterbrach endlich Franz Reinhold die Stille, »Meister Celionati, euer Märlein schmeckt nach der Edda, nach der Voluspa, nach der Somskrit und was weiß ich, nach welchen andern alten mythischen Büchern. Aber hab ich euch recht verstanden, so ist die Urdarquelle, womit die Bewohner des Landes Urdargarten beglückt wurden, nichts anders als was wir Deutschen Humor nennen. Die wunderbare, aus der tiefsten Anschauung der Natur geborene Kraft des Gedankens, seinen eigenen ironischen Doppeltgänger zu machen, an dessen seltsamlichen Faxen er die seinigen und, ich will das freche Wort beibehalten, die Faxen des ganzen Seins hienieden erkennt und sich daran ergötzt. Doch in der Tat, Meister Celionati, durch euren Mythos habt ihr gezeigt, dass ihr euch noch auf andern Spaß versteht als auf den eures Karnevals. Ich rechne euch von nun an zur unsichtbaren Kirche und beuge meine Knie vor euch, wie König Ophioch vor dem großen Magus Hermod, denn auch ihr seid ein gewaltiger Hexenmeister.« »Was«, rief Celionati, »was sprecht ihr denn von Märchen, von Mythos? Hab ich euch denn was anderes erzählt, was anderes erzählen wollen, als eine hübsche Geschichte aus dem Leben meines Freundes Ruffiamonte? Ihr müsst wissen, dass dieser, mein Intimus, eben der große Magus Hermod ist, der den König Ophioch von seiner Traurigkeit herstellte. Wollt ihr mir nichts glauben, so könnt ihr ihn selbst fragen nach allem, denn er befindet sich hier und wohnt im Palast Pistoja. Kaum hatte Celionati den Palast Pistoja genannt, als alle sich des abenteuerlichsten aller Maskenzüge, der vor wenigen Tagen in jenen Palast eingezogen, erinnerten und den seltsamlichen Ciarlatano mit 100 Fragen bestürmten, was es damit für eine Bewandtnis habe, indem sie voraussetzten, dass er, selbst ein Abenteurer, von dem Abenteuerlichen, wie es sich in dem Zuge gestaltet, besser unterrichtet sein müsse als jeder andere. »Ganz gewiß«, rief Reinhold lachend, »ganz gewiß war der hübsche Alte, der in der Tulpe den Wissenschaften oblag, euer Intimus, der große Magus Hermod oder der Schwarzkünstler Ruffiamonte?« »Es ist«, erwiderte Celionati gelassen, »es ist dem so, mein guter Sohn. Übrigens mag es aber noch nicht an der Zeit sein, viel von dem zu sprechen, was in dem Palast Pistoja hauset. Nun, wenn König Cophetua ein Bettlermädchen heiratete, so kann ja auch wohl die große, mächtige Prinzessin Brambilla einem schlechten Komödianten nachlaufen.« Damit verließ Celionati das Kaffeehaus, und niemand wußte oder ahnte, was er mit den letzten Worten hatte sagen wollen. Da dies aber sehr oft mit den Reden Celionatis der Fall war, so gab sich auch keiner sonderliche Mühe, darüber weiter nachzudenken. Während sich dies auf dem Café Greco begab, schwärmte Giglio in seiner tollen Maske den Korso auf und ab. Er hatte nicht unterlassen, so wie es Prinzessin Brambilla verlangt, einen Hut aufzusetzen, der mit hoch emporragender Krempe einer sonderbaren Sturmhaube glich und sich mit einem breiten hölzernen Schwert zu bewaffnen. Sein ganzes Innres war erfüllt von der Dame seines Herzens. Aber selbst wußte er nicht, wie es geschehen konnte, daß es nun ihm gar nicht als etwas Besonderes, als ein träumerisches Glück vorkam, die Liebe der Prinzessin zu gewinnen, daß er im frechen Übermut an die Notwendigkeit glaubte, daß sie sein werden müsse, weil sie gar nicht anders könne. Und dieser Gedanke entzündete in ihm eine tolle Lustigkeit, die sich Luft machte in den übertriebensten Grimassen und vor der ihm selbst im Innersten graute. Prinzessin Brambilla ließ sich nirgends sehen, aber Giglio schrie ganz außer sich: »Prinzessin, Täubchen, Herzkind, ich finde dich doch, ich finde dich doch!« und rannte wie wahnsinnig 100 Masken um und um, bis ein tanzendes Paar ihm in die Augen fiel und seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Ein possierlicher Kerl, bis auf die geringste Kleinigkeit gekleidet wie Giglio, ja, was Größe, Stellung und so weiter betrifft, sein zweites Ich, tanzte nämlich, Gitarre spielend, mit einem sehr zierlich gekleideten Frauenzimmer, welche Kastagnetten schlug. Versteinerte den Giglio der Anblick seines tanzenden Ichs, so glühte ihm wieder die Brust auf, wenn er das Mädchen betrachtete. Er glaubte, nie so viel Anmut und Schönheit gesehen zu haben. Jede ihrer Bewegungen verriet die Begeisterung einer ganz besonderen Lust, und eben diese Begeisterung war es, die selbst der wilden Ausgelassenheit des Tanzes einen unnennbaren Reiz verlieh. Nicht zu leugnen war es, daß sich eben durch den tollen Kontrast des tanzenden Paars eine Skurrilität erzeugte, die jeden mitten in anbetender Bewunderung des holden Mädchens zum Lachen reizen mußte. Aber eben dies aus den widersprechendsten Elementen gemischte Gefühl war es, in dem jene Begeisterung einer fremden, unnennbaren Lust, von der die Tänzerin und auch der possierliche Kerl ergriffen, auflebte im eigenen Innern. Dem Giglio wollte eine Ahnung aufsteigen, wer die Tänzerin sein könne, als eine Maske neben ihm sprach: »Das ist die Prinzessin Brambilla, welche mit ihrem Geliebten, dem assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi, tanzt.« Ende von drittes Kapitel. Kapitel 4 von Prinzessin Brambilla. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann. Viertes Kapitel. Von der nützlichen Erfindung des Schlafs und des Traums und was Sancho Panza darüber denkt. Wie ein württembergischer Beamter die Treppe hinabfiel und Giglio sein Ich nicht durchschauen konnte. Rhetorische Ofenschirme, doppelter Gallimathias und der weiße Mohr. Wie der alte Fürst Bastianello di Pistoia Apfelsinenkerne in dem Korso aussäete und die Masken in Schutz nahm. Der Beaujour hässlicher Mädchen. Nachrichten von der berühmten Schwarzkünstlerin Circe, welche Bandschleifen nestelt, sowie von dem artigen Schlangenkraut, das im blühenden Arkadien wächst. Wie sich Giglio aus purer Verzweiflung erdolchte, hierauf an den Tisch setzte, ohne Zwang Zugriff, dann aber der Prinzessin eine gute Nacht wünschte. Es darf dir, vielgeliebter Leser, nicht befremdlich erscheinen, wenn in einem Ding, das sich zwar Capriccio nennt, das aber einem Märchen so auf ein Haar gleicht, als sei es selbst eins, viel vorkommt von seltsamem Spuk, von träumerischem Wahn, wie ihn der menschliche Geist wohl hegt und pflegt, oder besser, wenn der Schauplatz manchmal in das eigene Innere der auftretenden Gestalten verlegt wird. Möchte das aber nicht eben der rechte Schauplatz sein? Vielleicht bist du, o mein Leser, auch so wie ich des Sinnes, dass der menschliche Geist selbst das wunderbarste Märchen ist, das es nur geben kann. Welch eine herrliche Welt liegt in unserer Brust verschlossen. Kein Sonnenkreis engt sie ein, der ganzen sichtbaren Schöpfung unerforschlichen Reichtum überwiegen ihre Schätze. Wie so tot, so bettelarm, so maulwurfsblind wär unser Leben, hätte der Weltgeist uns Söldlinge der Natur nicht ausgestattet mit jener unversieglichen Diamantgrube in unserem Innern, aus der uns in Schimmer und Glanz das wunderbare Reich aufstrahlt, das unser Eigentum geworden. Hochbegabt die, die sich dieses Eigentums recht bewusst. Noch hochbegabter und selig zu preisen die, die ihres innern Perus Edelsteine nicht allein zu erschauen, sondern auch heraufzubringen, zu schleifen und ihnen prächtigeres Feuer zu entlocken verstehen. Nun, Sancho meinte, Gott solle den ehren, der den Schlaf erfunden. Es müsse ein gescheiter Kerl gewesen sein. Noch mehr mag aber wohl der geehrt werden, der den Traum erfand. nicht den Traum, der aus unserm Innern nur dann aufsteigt, wenn wir unter des Schlafes weicher Decke liegen. Nein, den Traum, den wir durch das ganze Leben fortträumen, der oft die drückende Last des Irdischen auf seine Schwingen nimmt, vor dem jeder bittre Schmerz, jede trostlose Klage getäuschter Hoffnung verstummt, da er selbst, Strahl des Himmels in unserer Brust entglommen, mit der unendlichen Sehnsucht die Erfüllung verheißt. Diese Gedanken kamen dem, der es unternommen, für dich, sehr geliebter Leser, das seltsame Capriccio von der Prinzessin Brambilla aufzustellen, in dem Augenblick zu Sinn, als er daran gehen wollte, den merkwürdigen Gemütszustand zu beschreiben, in den der verkappte Giglio Fava geriet, als ihm die Worte zugeflüstert wurden: Das ist die Prinzessin Brambilla, die mit ihrem Geliebten, dem assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi, tanzt. Selten vermögen Autoren es über sich, dem Leser zu verschweigen, was sie bei diesem oder jenem Stadium, in das ihre Helden treten, denken. Sie machen gar zu gern den Chorus ihres eigenen Buchs und nennen Reflexion alles das, was zwar nicht zur Geschichte nötig, aber doch als ein angenehmer Schnörkel dastehen kann. Als angenehmer Schnörkel mögen daher auch die Gedanken gelten, womit dieses Kapitel begann. Denn in der Tat, sie waren zur Geschichte ebenso wenig nötig als zur Schilderung von Giglios Gemütszustand, der gar nicht so seltsam und ungewöhnlich war, als man es, nach dem Anlauf, den der Autor genommen, wohl denken sollte. Kurz, es geschah dem Giglio Fava, als er jene Worte vernahm, nichts weiter, als dass er sich augenblicklich selbst für den assyrischen Cornelio Chiapperi hielt, der mit der Prinzessin Brambilla tanze. Jeder tüchtige Philosoph von einiger faustgerechter Erfahrung wird dies so leicht ganz und gar erklären können, dass Quintaner das Experiment des innern Geistes verstehen müssen. Besagter Psycholog wird nämlich nichts Besseres tun, als aus Mauchards Repetitorium der empirischen Psychologie den württembergischen Beamten anführen können, der in der Trunkenheit die Treppe hinabstürzte und dann seinen Schreiber, der ihn begleitete, sehr bedauerte, dass er so hart gefallen. Nach allem, fährt der Psycholog dann fort, was wir bis jetzt von dem Giglio Fava vernommen, leidet derselbe an einem Zustande, der dem des Rausches völlig zu vergleichen, gewissermaßen an einer geistigen Trunkenheit, erzeugt durch die nervenreizende Kraft gewisser exzentrischer Vorstellungen von seinem Ich, und da nun vorzüglich Schauspieler sehr geneigt sind, sich auf diese Art zu berauschen, so und so weiter und so weiter. Also für den assyrischen Prinzen Cornelio Chiapperi hielt sich Giglio. Und war dies eben auch nichts Besonderes, so möchte doch schwerer zu erklären sein, woher die seltene, nie empfundene Lust kam, die mit flammender Glut sein ganzes Inneres durchdrang. Stärker und stärker schlug er die Saiten der Gitarre, toller und ausgelassener wurden seine Grimassen, die Sprünge des wilden Tanzes. Aber sein Ich stand ihm gegenüber und führte, ebenso tanzend und springend, eben solche Fratzen schneidend als er, mit dem breiten hölzernen Schwert Streiche nach ihm durch die Luft. Brambilla war verschwunden. Hoho, dachte Giglio, nur mein Ich ist schuld daran, dass ich meine Braut, die Prinzessin, nicht sehe. Ich kann mein Ich nicht durchschauen, und mein verdammtes Ich will mir zu Leibe mit gefährlicher Waffe. aber ich spiele und tanze es zu Tod, und dann bin ich erst ich, und die Prinzessin ist mein.« Während dieser etwas konfuser Gedanken wurden Giglios Sprünge immer unerhörter, aber in dem Augenblick traf des Ichs hölzernes Schwert die Chitarre so hart, daß sie in tausend Stücke zersprang und Giglio rücklingsüber sehr unsanft zu Boden fiel. Das brüllende Gelächter des Volks, das die Tanzenden umringt hatte, weckte den Giglio aus seiner Träumerei. Bei dem Sturz war ihm Brille und Maske entfallen, man erkannte ihn, und hundert Stimmen riefen: »Bravo, bravissimo, Signor Giglio!« Giglio raffte sich auf und eilte, da ihm plötzlich es einkam, daß es für einen tragischen Schauspieler höchst unschicklich, dem Volk ein groteskes Schauspiel gegeben zu haben, schnell von dannen. In seiner Wohnung angekommen, warf er die tolle Maske ab, hüllte sich in einen Tabarro und kehrte zurück nach dem Korso. Im Hin- und Herwandern geriet er endlich vor den Palast Pistoja, und hier fühlte er sich plötzlich von hinten umfasst, und eine Stimme flüsterte ihm zu: »Täuscht mich nicht Gang und Stellung, so seid ihr es, mein werter Signor Giglio Fava?« Giglio erkannte den Abbate Antonio Chiari. Bei des Abbate Anblick ging ihm plötzlich die ganze schöne frühere Zeit auf, als er noch tragische Helden spielte und dann, nachdem er sich des Coturns entledigt, die enge Treppe hinaufschlich zur lieblichen Giacinta. Der Abbate Chiari, vielleicht ein Vorfahr des berühmten Chiari, der in Fehde trat mit dem Grafen Gozzi und die Waffen strecken mußte, hatte von Jugend auf mit nicht geringer Mühe Geist und Finger dazu abgerichtet, Trauerspiele zu verfertigen, die, was die Erfindung enorm, was die Ausführung betrifft, aber höchst angenehm und lieblich waren. Er vermied sorglich, irgendeine entsetzliche Begebenheit anders als unter mild vermittelnden Umständen vor den Augen der Zuschauer sich wirklich zutragen zu lassen, und alle Schauer irgendeiner grässlichen Tat wickelte er in den zähen Kleister so vieler schönen Worte und Redensarten ein, daß die Zuhörer ohne Schauer die süße Pappe zu sich nahmen und den bittern Kern nicht herausschmeckten. Selbst die Flammen der Hölle wußte er nützlich anzuwenden zum freundlichen Transparent, indem er den ölgetränkten Ofenschirm seiner Rhetorik davorstellte, und in die rauchenden Wellen des Acheron goß er das Rosenwasser seiner martellianischen Verse, damit der Höllenfluß sanft und fein flute und ein Dichterfluß werde. So was gefällt vielen, und kein Wunder daher, daß der Abbate Antonio Chiari ein beliebter Dichter zu nennen war. Hatte er nun noch dazu ein besonderes Geschick, sogenannte dankbare Rollen zu schreiben, so konnt es gar nicht fehlen, daß der dichterische Abbate auch der Abgott der Schauspieler wurde. Irgendein geistreicher französischer Dichter sagt, es gebe zwei Arten von Galimathias, einen solchen, den Leser und Zuhörer nicht verständen, einen zweiten, höheren, den der Schöpfer, Dichter oder Schriftsteller selbst nicht verstände. Von dieser letztern, sublimern Art ist der dramatische Galimathias, aus dem mehrenteils die sogenannten dankbaren Rollen im Trauerspiel bestehen. Reden voll hochtönender Worte, die weder der Zuhörer noch der Schauspieler versteht und die der Dichter selbst nicht verstanden hat, werden am mehrsten beklatscht. solchen Gallimathias zu machen, darauf verstand sich der Abbate Chiari vortrefflich, so wie Giglio Fava eine besondere Stärke besaß, ihn zu sprechen und dabei solche Gesichter zu schneiden und solch fürchterlich verrückte Stellungen anzunehmen, daß die Zuschauer schon deshalb aufschrien in tragischem Entzücken. Beide, Giglio und Chiari, standen hiernach in höchst angenehmer Wechselwirkung und ehrten sich über alle Maßen. Es konnte gar nicht anders sein. »Gut«, sprach der Abbate, »gut, daß ich euch endlich treffe, Signor Giglio. Nun kann ich von euch selbst alles erfahren, was man mir hin und wieder von eurem Tun und Treiben zugebröckelt hat und das hinlänglich toll und albern ist. Sagt, man hat euch übel mitgespielt, nicht wahr? Der Esel von Impresario jagte euch vom Theater weg, weil er die Begeisterung, in die euch meine Trauerspiele setzten, für Wahnsinn hielt, weil ihr nichts anders mehr sprechen wolltet als meine Verse? Es ist arg, ihr wisst es, der Unsinnige hat das Trauerspiel ganz aufgegeben und lässt nichts anders auf seiner Bühne darstellen als die albernen Maskenpantomimen, die mir in den Tod zuwider sind. Keines meiner Trauerspiele mag daher der einfältigste aller Impresarios mehr annehmen, unerachtet ich euch, Signor Giglio, als ehrlicher Mann versichern darf, dass es mir in meinen besten Arbeiten gelungen ist, den Italienern zu zeigen, was eigentlich ein Trauerspiel heißt. Was die alten Tragiker betrifft, ich meine den Äschylos, Sophokles und andere, ihr werdet von ihnen gehört haben, so versteht es sich von selbst, daß ihr schroffes, hartes Wesen völlig unästhetisch ist und sich nur durch die damalige Kindheit der Kunst entschuldigen läßt, für uns aber völlig unverdaulich bleibt. Von Trissino, Sophonisbe, Speroni, Cannace, den aus Unverstand als hohe Meisterwerke ausgeschrienen Produkten unserer älteren Dichterperiode, wird aber auch wohl nicht mehr die Rede sein, wenn meine Stücke das Volk über die Stärke, die hinreißende Kraft des wahrhaft Tragischen, das durch den Ausdruck erzeugt wird, belehrt haben werden. Es ist nur in dem Augenblick fatal, daß kein einziges Theater meine Stücke aufführen will, seitdem euer vormaliger Impresario, der Bösewicht, umgesattelt hat. Aber wartet, il trotto d'asino dura poco. Bald wird euer Impresario auf die Nase fallen, samt seinem Arlecchino und Pantalon und Brighella, und wie die schnöden Ausgeburten eines niederträchtigen Wahnwitzes all heißen mögen, und dann, fürwahr, Signor Giglio, euer Abgang vom Theater hat mir einen Dolchstoß ins Herz gegeben, denn kein Schauspieler auf Erden hat es im Auffassen meiner ganz originellen, unerhörten Gedanken so weit gebracht als ihr. Doch lasst uns fort aus diesem wüsten Gedränge, das mich betäubt. Kommt mit mir in meine Wohnung. Dort lese ich euch mein neuestes Trauerspiel vor, das euch in das größte Erstaunen setzen wird, das ihr jemals empfunden. Ich habe es »Il Maro Bianco« betitelt. Stoßt euch nicht an die Seltsamkeit des Namens. Er entspricht dem Außerordentlichen, dem Unerhörten des Stücks ganz und gar. Mit jedem Worte des geschwätzigen Abbate fühlte sich Giglio mehr aus dem gespannten Zustande gerissen, in dem er sich befunden. Sein ganzes Herz ging auf in Freude, wenn er sich wieder dachte, als tragischen Helden die unvergleichlichen Verse des Herrn Abbate Antonio Chiari deklamierend. Er fragte den Dichter sehr angelegentlich, ob in dem Moro Bianco auch eine recht schöne, dankbare Rolle enthalten, die er spielen könne. »Hab ich«, erwiderte der Abbate in voller Hitze, »hab ich jemals in irgendeinem Trauerspiel andere Rollen gedichtet als dankbare? Es ist ein Unglück, daß meine Stücke nicht bis auf die kleinste Rolle von lauter Meistern dargestellt werden können. In dem Moro Bianco kommt ein Sklave vor, und zwar erst bei dem Beginn der Katastrophe, der die Verse spricht. Ah, giorno di dolori, crudel inganno, ah, signore infelice! La tua morte mi fa piangere e subito partire. Dann aber wirklich schnell abgeht und nicht wieder erscheint. Die Rolle ist von geringerem Umfang, ich gestehe es, aber ihr könnt es mir glauben, Signor Giglio, beinahe ein Menschenalter gehört für den besten Schauspieler dazu, jene Verse in dem Geist vorzutragen, wie ich sie empfangen, wie ich sie gedichtet, wie sie das Volk bezaubern, hinreißen müssen zum wahnsinnigen Entzücken.« Unter diesen Gesprächen waren beide, der Abbate und Giglio, in die Straße del Babuino gelangt, wo der Abbate wohnte. Die Treppe, die sie erstiegen, war so hühnersteigartig, daß Giglio zum zweiten Mal recht lebhaft an Giacinta dachte und im Innern wünschte, doch lieber das holde Ding anzutreffen als des Abbate weißen Mohren. Der Abbate zündete zwei Kerzen an, rückte dem Giglio einen Lehnstuhl vor den Tisch, holte ein ziemlich dickleibiges Manuskript hervor, setzte sich dem Giglio gegenüber und begann sehr feierlich »Il Moro Bianco, Tragedia« etc. Die erste Szene begann mit einem langen Monolog irgendeiner wichtigen Person des Stücks, die erst über das Wetter, über die zu hoffende Ergiebigkeit der bevorstehenden Weinlese sprach, dann aber Betrachtungen über das Unzulässige eines Brudermords anstellte. Giglio wußte selbst nicht, wie es kam, daß ihm des Abbate Verse, die er sonst für hochherrlich gehalten, heute so läppisch, so albern, so langweilig vorkamen. Ja, unerachtet der Abbate alles mit der dröhnenden, gewaltigen Stimme des übertriebensten Pathos vortrug, so daß die Wände erbebten, so geriet doch Giglio in einen träumerischen Zustand, in dem ihm alles seltsam zu Sinn kam, was ihm seit dem Tage begegnet, als der Palast Pistoja den abenteuerlichsten aller Maskenzüge in sich aufnahm. Sich ganz diesen Gedanken überlassend, drückte er sich tief in die Lehne des Sessels, schlug die Ärmel übereinander und ließ den Kopf tiefer und tiefer sinken auf die Brust. Ein starker Schlag auf die Schulter riss ihn aus den träumerischen Gedanken. »Was?« schrie der Abbate, der aufgesprungen war und ihm jenen Schlag versetzt hatte, ganz erbost. »Was? Ich glaube gar, ihr schlaft? Ihr wollt meinen Moro Bianco nicht hören? Ha! Nun verstehe ich alles. Euer Impresario hatte recht, euch fortzujagen, denn ihr seid ein miserabler Bursche worden, ohne Sinn und Verstand für das Höchste der Poesie. Wisst ihr, dass nun euer Schicksal entschieden ist, dass ihr niemals mehr euch erheben könnt aus dem Schlamm, in den ihr versunken? ihr seid über meine Moro Bianco eingeschlafen. Das ist ein nie zu sühnendes Verbrechen, eine Sünde wider den Heiligen Geist. Schert euch zum Teufel!" Giglio war sehr erschrocken über des Abbate ausgelassenen Zorn. Er stellte ihm deh- und wehmütig vor, daß ein starkes, festes Gemüt dazu gehöre, seine Trauerspiele aufzufassen, daß aber, was ihn, den Giglio, betreffe, sein ganzes Innere zermalmt und zerknirscht sei von den zum Teil seltsamen, spukhaften, zum Teil unglückseligen Begebenheiten, in die er seit den letzten Tagen verwickelt. »Glaubt es mir«, sprach Giglio, »glaubt es mir, Signor Abbate, ein geheimnisvolles Verhängnis hat mich erfasst. Ich gleiche einer zerschlagenen Zither, die keinen Wohllaut in sich aufzunehmen, keinen Wohllaut aus sich heraus ertönen zu lassen vermag. Wähntet ihr, daß ich während eurer herrlichen Verse eingeschlafen? So ist so viel gewiß, daß eine krankhafte, unbezwingliche Schlaftrunkenheit dermaßen mich übernahm, daß selbst die kräftigsten Reden eures unübertrefflichen weißen Mohren mir matt und langweilig vorkamen. »Seid ihr rasend?« schrie der Abbate. »Geratet doch nur nicht in solchen Zorn«, fuhr Giglio fort. »Ich ehre euch ja als den höchsten Meister, dem ich meine ganze Kunst zu verdanken, und suche bei euch Rat und Hilfe. Erlaubt, daß ich euch alles erzähle, wie es sich mit mir begeben, und steht mir bei in höchster Not. Schafft, daß ich mich in den Sonnenglanz des Ruhms, in dem euer weißer Mohr aufstrahlen wird, stelle und von dem bösesten aller Fieber genese.« Der Abbate ward durch diese Rede Giglios besänftigt und ließ sich alles erzählen von dem verrückten Celionati, von der Prinzessin Brambilla und so weiter. Als Giglio geendet, begann der Abbate, nachdem er einige Augenblicke sich tiefem Nachdenken überlassen, mit ernster, feierlicher Stimme: »Aus allem, was du mir erzählt, mein Sohn Giglio, entnehme ich mit Recht, daß du völlig unschuldig bist. Ich verzeihe dir, und damit du gewahrst, daß meine Großmut, meine Herzensgüte grenzenlos ist, so werde dir durch mich das höchste Glück, das dir auf deiner irdischen Laufbahn begegnen kann. Nimm hin die Rolle des Moro Bianco und die glühendste Sehnsucht deines Innern nach dem Höchsten werde gestillt, wenn du ihn spielest. Doch, mein Sohn Giglio, du liegst in den Schlingen des Teufels. Eine höllische Kabale gegen das Höchste der Dichtkunst, gegen meine Trauerspiele, gegen mich, will dich nützen als tötendes Werkzeug. Hast du nie sprechen gehört von dem alten Fürsten Bastianello di Pistoia, der in jenem alten Palast, wo die maskierten Hasenfüße hineingezogen, hauste und der, schon mehrere Jahre sind es her, aus Rom spurlos verschwand? Nun, dieser alte Fürst Bastianello war ein gar närrischer Kauz und auf alberne Art seltsam in allem, was er sprach und begann. So behauptete er, aus dem Königsstamm eines fernen, unbekannten Landes entsprossen und 300 bis 400 Jahre alt zu sein, unerachtet ich den Priester selbst kannte, der ihn hier in Rom getauft. Oft sprach er von Besuchen, die er von seiner Familie auf geheimnisvolle Weise erhalte, und in der Tat sah man oft plötzlich die abenteuerlichsten Gestalten in seinem Hause, die daneben so plötzlich verschwanden, wie sie gekommen. Gibt es etwas Leichteres, als Bedienten und Mägde seltsam zu kleiden? denn andere waren doch nicht jene Gestalten, die das dumme Volk voll Erstaunen angaffte und den Fürsten für etwas ganz Besonderes hielt, wohl gar für einen Zauberer. Närrisches Zeug machte er genug, und so viel ist gewiß, daß er einmal zur Karnevalszeit mitten im Korso Pomeranzenkerne ausstreute, woraus sogleich kleine, nette Pulcinells emporschossen zum Jubel der Menge, und er meinte, das wären die süßesten Früchte der Römer. Was soll ich euch indessen von dem verrückten Unsinn des Fürsten langweilen und nicht lieber gleich das sagen, was ihn als den gefährlichsten Menschen darstellt? Könnt ihr es euch wohl denken, daß der verwünschte Alte es darauf abgesehen hatte, allen guten Geschmack in der Literatur und Kunst zu untergraben? Könnt ihr es euch denken, daß er, was vorzüglich das Theater betrifft, die Masken in Schutz nahm und nur das alte Trauerspiel gelten lassen wollte, dann aber von einer Gattung des Trauerspiels sprach, die nur ein verbranntes Gehirn ausbrüten kann? Eigentlich habe ich niemals recht verstanden, was er wollte, aber es kam beinahe so heraus, als behaupte er, daß die höchste Tragik durch eine besondere Art des Spaßes hervorgebracht werden müsse. Und, nein, es ist unglaublich, es ist beinahe unmöglich zu sagen, meine Trauerspiele, versteht ihr wohl, meine Trauerspiele, meinte er, wären ungemein spaßhaft, wiewohl auf andere Weise, indem das tragische Pathos sich darin unwillkürlich selbst parodiere. Was vermögen alberne Gedanken und Meinungen? Hätte der Fürst sich nur damit begnügt, aber in Tat, in grause Tat ging sein Haß über gegen mich und meine Trauerspiele. Noch ehe ihr nach Rom gekommen, geschah mir das Entsetzliche. Das herrlichste meiner Trauerspiele, ich nehme den Moro Bianco aus, Lo Spettro Fraterno Vendicato, wurde gegeben. Die Schauspieler übertrafen sich selbst. Nie hatten sie so den innern Sinn meiner Worte aufgefasst, nie waren sie in Bewegung und Stellung so wahrhaft tragisch gewesen. Lasst es euch bei dieser Gelegenheit sagen, Signor Giglio, daß, was eure Gebärden, vorzüglich aber eure Stellungen betrifft, ihr noch etwas zurück seid. Signor Zecchielli, mein damaliger Tragiker, vermochte mit voneinander gespreizten Beinen, Füße in den Boden gewurzelt, feststehend, Arme in die Lüfte erhoben, den Leib so nach und nach herumzudrehen, daß er mit dem Gesicht über den Rücken hinwegschaute und so in Gebärde und Mienenspiel den Zuschauern ein doppelt wirkender Janus erschien. So was ist vielfältig von der frappantesten Wirkung, muß aber jedesmal angebracht werden, wenn ich vorschreibe, er beginnt zu verzweifeln. Schreibt euch das hinter die Ohren, mein guter Sohn, und gebt euch Mühe zu verzweifeln wie Signor Zecchielli. Nun, ich komme auf mein Spettro Fraterno zurück. Die Vorstellung war die vortrefflichste, die ich jemals sah, und doch brach das Publikum bei jeder Rede meines Helden aus in ein unmäßiges Gelächter. Da ich den Fürsten Pistoja in der Loge erblickte, der dieses Lachen jedesmal intonierte, so hatte es gar keinen Zweifel, daß er es allein war, der, Gott weiß durch welche höllische Ränke und Schwänke, mir diesen fürchterlichen Tort über den Hals zog. Wie froh war ich, als der Fürst aus Rom verschwunden. aber sein Geist lebt fort in dem alten verfluchten Ciarlatano, in dem verrückten Celionati, der, wiewohl vergeblich, schon auf Marionettentheatern meine Trauerspiele lächerlich zu machen versucht hat. Es ist nur zu gewiß, daß auch Fürst Bastianello wieder in Rom spukt, denn darauf deutet die tolle Maskerade, die in seinen Palast gezogen. Euch stellt Celionati nach, um mir zu schaden. Schon gelang es ihm, euch von den Brettern zu bringen und das Trauerspiel eures Impresario zu zerstören. Nun sollt ihr der Kunst ganz und gar abwendig gemacht werden, dadurch, daß man euch allerhand tolles Zeug, Phantasmata von Prinzessinnen, grotesken Gespenstern und dergleichen in den Kopf setzt. Folgt meinem Rat, Signor Giglio, bleibt fein zu Hause, trinkt mehr Wasser als Wein und studiert mit dem sorglichsten Fleiß meinen Moro Bianco, den ich euch mitgeben will. Nur in dem Moro Bianco ist Trost, ist Ruhe und dann Glück, Ehre und Ruhm für euch zu suchen und zu finden. Gehabt euch wohl, Signor Giglio. Den andern Morgen wollte Giglio tun, wie ihm der Abbate geheißen, nämlich die vortreffliche Tragödia von dem Moro Bianco studieren. Er konnte es aber deshalb nicht dahin bringen, weil alle Buchstaben auf jedem Blatte vor seinen Augen zerflossen in das Bild der holden, lieblichen Giacinta Soardi. »Nein«, rief Giglio endlich voll Ungeduld, »nein, ich ertrag es nicht länger, ich muß hin zu ihr, zu der Holden. Ich weiß es, sie liebt mich noch, sie muß mich lieben, und, aller Smorfia zum Trotz, wird sie es mir nicht verhehlen können, wenn sie mich wieder sieht. Dann werd ich wohl das Fieber los, das der verwünschte Kerl der Celionati mir an den Hals gehext und aus dem tollen Wirrwarr aller Träume und Einbildungen erstehe ich neu geboren als Moro Bianco wie der Phönix aus der Asche. Gesegneter Abbate Chiari, du hast mich auf den rechten Weg zurückgeleitet.« Giglio putzte sich sofort auf das Schönste heraus, um sich nach Meister Bescapis Wohnung zu begeben, wo sein Mädchen, wie er glaubte, jetzt anzutreffen. Schon im Begriff, aus der Türe hinauszutreten, spürte er plötzlich die Wirkungen des Moro Bianco, den er lesen wollen. Es überfiel ihn, wie ein starker Fieberschauer, das tragische Pathos. »Wie?« rief er, indem er, den rechten Fuß weit vorschleudernd, mit dem Oberleib zurückfuhr und beide Arme vorstreckte, die Finger voneinander spreizte, wie ein Gespenst abwehrend. »Wie, wenn sie mich nicht mehr liebte, wenn sie, verlockt von den zauberischen Truggestalten des Orcus vornehmer Welt, berauscht von dem Letetrank des Vergessens im Aufhören des Gedankens an mich, mich wirklich vergessen, wenn ein Nebenbuhler, entsetzlicher Gedanke, den der schwarze Tartarus gebar, aus todesschwangeren Klüften, ha, Verzweiflung, Mord und Tod! Her mit dir, du lieblicher Freund, der in blutigen Rosengluten alle Schmach sühnend Ruhe gibt und Trost und Rache. Die letzten Worte brüllte Giglio dermaßen, daß das ganze Haus widerhallte. Zugleich griff er nach dem blanken Dolch, der auf dem Tische lag, und steckte ihn ein. es war aber nur ein Theaterdolch. Meister Bescapi schien nicht wenig verwundert, als Giglio nach Giacinta fragte. Er wollte durchaus nichts davon wissen, daß sie jemals in seinem Hause gewohnt, und alle Versicherungen Giglios, daß er sie ja vor wenigen Tagen auf dem Balkon gesehen und mit ihr gesprochen, halfen nicht das Allermindeste. Bescapi brach vielmehr das Gespräch ganz ab und erkundigte sich lächelnd, wie dem Giglio der neuliche Aderlaß bekommen. Sowie Giglio des Aderlasses erwähnen hörte, rannte er über Hals und Kopf von dannen. Als er über den spanischen Platz kam, sah er ein altes Weib vor sich herschreiten, die mühsam einen bedeckten Korb forttrug und die er für die alte Beatrice erkannte. »Ha«, murmelte er, »du sollst mein Leitstern sein, dir will ich folgen.« Nicht wenig verwundert war er, daß die Alte nach der Straße mehr schlich als ging, wo sonst Giacinta wohnte, als sie vor Signor Pasquales Haustür stillstand und den schweren Korb absetzte. In dem Augenblick fiel ihr Giglio, der ihr auf dem Fuße gefolgt, in die Augen. »Ha!« rief sie laut, »ha!« »Mein süßer Herr Taugenichts, lasst ihr euch endlich wieder einmal blicken? Nun, ihr seid mir ein schöner, treuer Liebhaber, der sich herumtreibt an allen Ecken und Orten, wo er nicht hingehört, und sein Mädchen vergisst in der schönen, lustigen Zeit des Karnevals. Nun helft mir nur jetzt den schweren Korb hinauftragen, und dann möget ihr zusehen, ob Giacintchen noch einige Ohrfeigen für euch aufbewahrt hat, die euch den wackligen Kopf zurechtsetzen.« Giglio überhäufte die Alte mit den bittersten Vorwürfen, daß sie ihn mit der albernen Lüge, wie Giacinta im Gefängnis sitze, gefoppt. Die Alte wollte dagegen nicht das Mindeste davon wissen, sondern behauptete, daß Giglio sich das alles nur eingebildet. Nie habe Giacinta die Stübchen in Signor Pasquales Hause verlassen und sei in diesem Karneval fleißiger gewesen als jemals. Giglio rieb sich die Stirne, zupfte sich die Nase, als wolle er sich selbst erwecken aus dem Schlafe. »Es ist nur zu gewiß«, sprach er, »entweder liege ich jetzt im Traum, oder ich habe die ganze Zeit über den verwirrtesten Traum geträumt.« »Seid«, unterbrach ihn die Alte, »seid nur so gut und packt an. Ihr werdet dann an der Last, die euren Rücken drückt, am besten merken können, ob ihr träumt oder nicht.« Giglio lud nun ohne weiteres den Korb auf und stieg, die wunderbarsten Empfindungen in der Brust, die schmale Treppe hinan. »Was in aller Welt habt ihr aber in dem Korbe?« fragte er die Alte, die vor ihm hinaufschritt. »Dumme Frage«, erwiderte diese, »ihr habt es wohl noch gar nicht erlebt, daß ich auf den Markt gegangen bin, um einzukaufen für mein Giacintchen, und zudem erwarten wir heute Gäste.« »Gäste?« fragte Giglio mit langgedehntem Tone. In dem Augenblick waren sie aber oben, die Alte hieß dem Giglio den Korb niedersetzen und hineingehen in das Stübchen, wo er Giacinta antreffen würde. Das Herz pochte dem Giglio vor banger Erwartung, vor süßer Angst. Er klopfte leise an, öffnete die Türe. Da saß Giacinta wie sonst emsig arbeitend an dem Tisch, der vollgepackt war mit Blumen, Bändern, allerlei Zeugen und so weiter. »Ei«, rief Giacinta, indem sie Giglio mit leuchtenden Augen anblickte, »ei, Signor Giglio, wo kommt ihr auf einmal wieder her? Ich glaubte, ihr hättet Rom längst verlassen.« Giglio fand sein Mädchen so über alle Maßen hübsch, daß er ganz verdutzt, keines Wortes mächtig, in der Türe stehen blieb. Wirklich schien auch ein ganz besonderer Zauber der Anmut über ihr ganzes Wesen ausgegossen. Höheres Inkarnat glühte auf ihren Wangen, und die Augen, ja eben die Augen leuchteten, wie gesagt, dem Giglio recht ins Herz hinein. Es wäre nur zu sagen gewesen, Giacinta hätte ihren Beau Jour. Da dieses französische Wort aber jetzt nicht mehr zu dulden, so mag nur beiläufig bemerkt werden, dass es mit dem Beau Jour nicht nur seine Richtigkeit, sondern auch seine eigene Bewandtnis hat. Jedes artige Fräulein von weniger Schönheit oder auch passabler Häßlichkeit darf nur, sei es von außen oder von innen, dazu aufgeregt, lebendiger als sonst denken, ich bin doch ein bildschönes Mädchen, und überzeugt sein, dass mit diesem herrlichen Gedanken, mit dem sublimen Wohlbehagen im Innern, sich auch der Beau Jour von selbst einstellt. Endlich stürzte Giglio, ganz außer sich, hin zu seinem Mädchen, warf sich auf die Knie und ergriff mit einem tragischen »Meine Giacinta, mein süßes Leben«, ihre Hände. Plötzlich fühlte er aber einen tiefen Nadelstich seinen Finger durchbohren, so daß er vor Schmerz in die Höhe fuhr und sich genötigt fühlte, unter dem Ausruf »Teufel, Teufel!« einige Sprünge zu vollführen. Giacinta schlug ein helles Gelächter auf, dann sprach sie sehr ruhig und gelassen: »Seht, lieber Signor Giglio, das war etwas für euer unartiges, ungestümes Betragen. Sonst ist es recht hübsch von euch, dass ihr mich besucht, denn bald werdet ihr mich vielleicht nicht so ohne alle Zeremonie sehen können. Ich erlaube euch, bei mir zu verweilen. Setzt euch dort auf den Stuhl mir gegenüber und erzählt mir, wie es euch so lange gegangen, was ihr für neue, schöne Rollen spielt und dergleichen. Ihr wisst, ich höre das gern. Und wenn ihr nicht in euer verdammtes weinerliches Pathos, das euch der Signor Abbate Chiari, Gott möge ihm dafür nicht die ewige Seligkeit entziehen, angehext hat, verfallt, so hört es sich euch ganz leidlich zu.« »Meine Giacinta«, sprach Giglio im Schmerz der Liebe und des Nadelstichs, »meine Giacinta, lasst uns alle Qual der Trennung vergessen. Sie sind wiedergekommen, die süßen, seligen Stunden des Glücks, der Liebe. Ich weiß nicht«, unterbrach ihn Giacinta, »ich weiß nicht, was ihr für albernes Zeug schwatzt. Ihr sprecht von Qual der Trennung, und ich kann euch versichern, dass ich meines Teils, glaubt ich nämlich in der Tat, dass ihr euch von mir trenntet, gar nichts und am wenigsten einige Qual dabei empfunden. Nennt ihr selige Stunden die, in denen ihr euch bemühtet, mich zu langweilen, so glaube ich nicht, dass sie jemals wiederkehren werden. Doch im Vertrauen, Signor Giglio, ihr habt manches, was mir gefällt. Ihr seid mir manchmal gar nicht unlieb gewesen. Und so will ich euch gern verstatten, dass ihr mich künftig, so viel es geschehen darf, sehet, wiewohl die Verhältnisse, die, jede Zutraulichkeit hemmend, Entfernung zwischen uns gebieten, euch einigen Zwang auflegen werden.« »Giacinta«, rief Giglio, »welche sonderbare Reden!« »Nichts Sonderbares«, erwiderte Giacinta, »ist hier im Spiel. Setzt euch nur ruhig hin, guter Giglio, es ist ja doch vielleicht das letzte Mal, dass wir so traulich miteinander sind. Aber auf meine Gnade könnt ihr immer rechnen, denn, wie gesagt, ich werde euch nie das Wohlwollen, das ich für euch gehegt, entziehen.« Beatrice trat hinein, ein paar Teller in den Händen, worauf die köstlichsten Früchte lagen, und hatte sie eine ganz ansehnliche Phiole unter den Arm gekniffen. Der Inhalt des Korbes schien sich aufgetan zu haben. Durch die offene Tür sah Giglio ein muntres Feuer auf dem Herde knistern, und von allerlei Leckerbissen war der Küchentisch ganz voll und schwer. »Giacintchen«, sprach Beatrice schmunzelnd, »soll unser kleines Mahl den Gast recht ehren, so ist mir noch etwas Geld vonnöten.« Nimm, Alte, so viel du bedarfst, erwiderte Giacinta, indem sie der Alten einen kleinen Beutel hinreichte, aus dessen Gewebe schöne Dukaten hervorblinkten. Giglio erstarrte, als er in dem Beutel den Zwillingsbruder des Beutels erkannte, den ihm, wie er nicht anders glauben konnte, Celionati zugesteckt und dessen Dukaten bereits auf der Neige waren. »Ist es ein Blendwerk der Hölle?« schrie er auf, riss schnell den Beutel der Alten aus der Hand und hielt ihn dicht vor die Augen. Ganz erschöpft aber sank er in den Stuhl, als er auf dem Beutel die Inschrift las, »Gedenke deines Traumbildes.« »Hoho«, knurrte ihn die Alte an, indem sie den Beutel, den Giglio ihr mit weit vorgestrecktem Arm hinhielt, zurücknahm, »hoho, Signor, habe nichts. Euch setzt wohl solch schöner Anblick ganz in Erstaunen und Verwunderung? Hört doch die liebliche Musik und ergötzt euch dran.« Damit schüttelte sie den Beutel, daß das Gold darin erklang, und verließ das Zimmer. »Giacinta«, sprach Giglio, ganz aufgelöst in Trostlosigkeit und Schmerz, »Giacinta, welch grässliches, entsetzliches Geheimnis! Sprecht es aus! Sprecht aus meinen Tod!« »Ihr seid«, erwiderte Giacinta, indem sie die feine Nähnadel zwischen den spitzen Fingern gegen das Fenster hielt und geschickt den Silberfaden durch das Ohr stieß, »ihr seid und bleibt der Alte. Euch ist es so geläufig geworden, über alles in Ekstase zu geraten, dass ihr umherwandelt, ein stetes, langweiliges Trauerspiel mit noch langweiligerem O, Ach und Weh. Es ist hier gar nicht die Rede von grässlichen, entsetzlichen Dingen. Ist es euch aber möglich, artig zu sein und euch nicht zu gebärden wie ein halb verrückter Mensch, so möcht ich wohl mancherlei erzählen. Sprecht, gebt mir den Tod, murmelte Giglio mit halb erstickter Stimme vor sich hin. Erinnert, begann Giacinta, erinnert ihr euch wohl, Signor Giglio, was ihr, es ist gar nicht lange her, mir einmal über das Wunder eines jungen Schauspielers sagtet? Ihr nanntet solch einen vortrefflichen Helden ein wandelndes Liebesabenteuer, einen lebendigen Roman auf zwei Beinen und was weiß ich wie sonst noch. Nun will ich behaupten, daß eine junge Putzmacherin, der gütige Himmel eine hübsche Gestalt, ein artiges Gesicht und vorzüglich jene innere magische Gewalt verlieh, vermöge der ein Mädchen sich erst eigentlich als wahrhaftes Mädchen gestaltet, noch ein viel größeres Wunder zu nennen. Solch ein Nestkind der gütigen Natur ist erst recht ein in den Lüften schwebendes, liebliches Abenteuer, und die schmale Stiege zu ihr herauf ist die Himmelsleiter, die in das Reich kindisch-kecker Liebesträume führt. Sie ist selbst das zarte Geheimnis des weiblichen Putzes, das bald im schimmernden Glanz üppiger Farbenpracht, bald im milden Schein weißer Mondesstrahlen, rosiger Nebel, blauer Abenddüfte, lieblichen Zauber übt über euch Männer. Verlockt von Sehnsucht und Verlangen, naht ihr euch dem wunderbaren Geheimnis, ihr schaut die mächtige Fee mitten unter ihrem Zaubergerät. Aber da wird, von ihren kleinen weißen Fingern berührt, jede Spitze zum Liebesnetz, jedes Band, das sie nestelt, zur Schlinge, in der ihr euch verfangt. Und in ihren Augen spiegelt sich alle entzückende Liebestorheit und erkennt sich selbst und hat an sich selbst herzinnigliche Freude. ihr hört eure Seufzer aus der innersten Brust der Holden wiedertönen, aber leise und lieblich, wie die sehnsüchtige Echo den Geliebten ruft aus den fernen, magischen Bergen. Da gilt nicht Rang, nicht Stand. Dem reichen Prinzen, dem armen Schauspieler, ist das kleine Gemach der anmutigen Circe, das blumige, blühende Arkadien in der unwirtbaren Wüste seines Lebens, in das er sich hineinrettet. Und wächst auch unter den schönen Blumen dieses Arkadiens etwas Schlangenkraut, was tut's? Es gehört zu der verführerischen Gattung, die herrlich blüht und noch schöner duftet. »O ja«, unterbrach Giglio Giacinten, »o ja«, und aus der Blüte selbst fährt das Tierlein, dessen Namen das schön blühende und duftende Kraut trägt, und sticht plötzlich mit der Zunge wie mit spitzer Nähnadel. Jedesmal, nahm Giacinta wieder das Wort, wenn irgendein fremder Mann, der nicht hineingehört in das Arkadien, tölpisch mit der Nase zufährt. »Schön gesagt«, fuhr Giglio ganz Ärger und Ingrimm fort, »schön gesagt, meine holde Giacinta. Ich muß überhaupt gestehen, daß du in der Zeit, während der ich dich nicht sah, auf wunderbare Art klug geworden bist. Du philosophierst über dich selbst auf eine Weise, die mich in Erstaunen setzt. Wahrscheinlich gefällst du dir ganz ungemein als zauberische Circe in dem reizenden Arkadien deines Dachstübchens, das der Schneidermeister Bescapi mit nötiger Zaubergerätschaft zu versehen nicht unterlässt. Es mag, sprach Giacinta sehr gelassen weiter, es mag mir ganz so gehen wie dir. Auch ich habe allerlei hübsche Träume gehabt, doch, mein guter Giglio, alles, was ich da von dem Wesen einer hübschen Putzmacherin gesprochen, nimm es wenigstens halb und halb für Scherz, für schälkische Neckerei und beziehe es um so weniger auf mich selbst, als dies hier vielleicht meine letzte Putzarbeit ist. Erschrick nicht, mein guter Giglio, aber sehr leicht ist es möglich, dass ich am letzten Tage des Karnevals dies dürftige Kleid mit einem Purpurmantel, diesen kleinen Schemel mit einem Thron vertausche. »Himmel und Hölle!« schrie Giglio, indem er heftig aufsprang, die geballte Faust an der Stirn. »Himmel und Hölle, Tod und Verderben! So ist es wahr, was jener heuchlerische Bösewicht mir ins Ohr raunte? Ha! Öffne dich, flammenspeiender Abgrund des Orkus! Steigt herauf, schwarzgefiederte Geister des Acheron! Genug!« Giglio verfiel in den grässlichen Verzweiflungsmonolog irgendeines Trauerspiels des Abate Chiari. Giacinta hatte diesen Monolog, den ihr Giglio sonst hundertfältig vordeklamiert, bis auf den kleinsten Vers im Gedächtnis und soufflierte, ohne von der Arbeit aufzusehen, dem verzweifelnden Geliebten jedes Wort, wenn er hie und da ins Stocken geraten wollte. Zuletzt zog er den Dolch, stieß ihn sich in die Brust, sank hin, daß das Zimmer dröhnte, stand wieder auf, klopfte sich den Staub ab, wischte sich den Schweiß von der Stirne, fragte lächelnd, »Nicht wahr, Giacinta, das bewährt den Meister?« »Allerdings«, erwiderte Giacinta, ohne sich zu rühren, »allerdings, du hast vortrefflich tragiert, guter Giglio, aber nun wollen wir, dächtig, uns zu Tische setzen.« Die alte Beatrice hatte indessen den Tisch gedeckt, ein paar herrlich duftende Schüsseln aufgetragen und die geheimnisvolle Phiole aufgesetzt, nebst blinkenden Kristallgläsern. Sowie Giglio das erblickte, schien er ganz außer sich. »Ha, Der Gast, der Prinz. Wie ist mir, Gott? Ich habe ja nicht Komödie gespielt. Ich bin ja wirklich in Verzweiflung geraten. Ja, in helle, tolle Verzweiflung hast du mich gestürzt, treulose Verräterin, Schlange, Basilisk, Krokodil. Aber Rache, Rache! Damit schwang er den Theaterdolch, den er von der Erde aufgerafft, in den Lüften. Aber Giacinta, die ihre Arbeit auf den Nähtisch geworfen und aufgestanden, nahm ihn beim Arm und sprach: »Sei kein Hase, guter Giglio, gib dein Mordinstrument der alten Beatrice, damit sie Zahnstocher daraus schneide, und setze dich mit mir zu Tisch, denn am Ende bist du der einzige Gast, den ich erwartet habe.« Giglio ließ sich, plötzlich besänftigt, die Geduld selbst zu Tische führen und tat, was das Zulangen betrifft, sich dann weiter keinen Zwang an. Giacinta fuhr fort, ganz ruhig und gemütlich von dem ihr bevorstehenden Glück zu erzählen, und versicherte dem Giglio einmal über das andere, daß sie durchaus nicht in übermäßigen Stolz verfallen und Giglios Gesicht ganz und gar vergessen, vielmehr solle er sich ihr von ferne zeigen, sich ganz gewiß seiner erinnern und ihm manchen Dukaten zufließen lassen werde, so daß es ihm nie an rosmarinfarbenen Strümpfen und parfümierten Handschuhen mangeln dürfe. Giglio, dem, als er einige Gläser Wein getrunken, die ganze wunderbare Fabel von der Prinzessin Brambilla wieder in den Kopf gekommen, versicherte dagegen freundlich, daß er Giacintas gute, herzliche Gesinnungen hochzuschätzen wisse, was aber den Stolz und die Dukaten betreffe, so werde er von beiden keinen Gebrauch machen können, da er, Giglio selbst, im Begriffe stehe, mit beiden Füßen hineinzuspringen ins Prinzentum. Er erzählte nun, wie ihn bereits die vornehmste und reichste Prinzessin der Welt zu ihrem Ritter erkoren und daß er hoffe, noch bei dem Schluss des Karnevals, als der Gemahl seiner fürstlichen Dame dem armseligen Leben, das er bis jetzt geführt, auf immer valet sagen zu können. Giacinta schien über Giglios Glück höchlich erfreut, und beide schwatzten nun ganz vergnüglich von der künftigen schönen Zeit der Freude und des Reichtumes. »Ich möchte nur«, sprach Giglio endlich, »dass die Reiche, die wir künftig beherrschen werden, fein aneinander grenzten, damit wir gute Nachbarschaft halten könnten. Aber irr ich nicht, so liegt das Fürstentum meiner angebeteten Prinzessin über Indien weg, gleich linker Hand um die Erde nach Persien zu.« »Das ist schlimm«, erwiderte Giacinta, »auch ich werde wohl weit fort müssen, denn das Reich meines fürstlichen Gemahls soll dicht bei Bergamo liegen. Doch wird sich das wohl machen lassen, dass wir künftig Nachbarn werden und bleiben.« Beide, Giacinta und Giglio, kamen dahin überein, daß ihre künftigen Reiche durchaus in die Gegend von Frascati verlegt werden müssten. »Gute Nacht, teure Prinzessin«, sprach Giglio. »Wohl zu ruhen, teurer Prinz«, erwiderte Giacinta, und so schieden sie, als der Abend einbrach, friedlich und freundlich auseinander. Ende von viertes Kapitel.